Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffne sind da. Affne? Oh, habe ich mich verraten. Ich bin Mittelfranke. Also, so wie Ricarda so? Und Rainer. Oh, die Annalena? Hallo, guten Abend erstmal. Hallo. Die Annalena kommt aus Hannover. Achso. Da spricht man eigentlich nicht so. Man kann euch nicht hören, sagen sie, aber ich hoffe, dass. Könnt ihr uns hören? Hallo. Hallo. Hallo. So, ich kann uns hören. Ich also jetzt auch. Sollte auch der Sound funktionieren. Ja, das ist wunderbar. Da können wir ja starten. Heute ist immerhin der wunderbare Tag der europäischen Rechtschaffenheit. The European Day of the Righteous. Heute schönen Gruß nach Polen, können wir alle unseren inneren Helden channeln und gegen Unrecht ankämpfen. Ja, das war mir nicht so ganz klar, wird allerdings wohl seit 10 Jahren auf internationaler Ebene gefeiert und ja, wunderbar, der Europäische Tag der Rechtschaffenden. Okay. Damit sind wir, glaube ich, gemeint. Hm? Ich denke, also wer sonst? Hm. Kann ich mir nicht vorstellen. Schon eine Selbstbeschreibung. Ne? Oder vielleicht so mutige Aktivisten, die sich gegen den Faschismus stellen, entschuldigen. Ja, generell, the European Parliament wants you to commemorate those who have stood up against crimes against humanity and totalitarianism with their own moral responsibility. Ja. Also die Leute, die gegen die Impfzwang, gegen den Impfzwang demonstriert haben, oder was? Ich glaube, das ist wie immer Interpretationssache. Also es geht zurück auf ein Moshe Beschki, ein Jude im Zusammenhang mit Yad Vashem. Ja, seit 10 Jahren wird es gefeiert. Ich habe heute auch das erste Mal davon gehört. Ja, es gibt doch auch so eine Auszeichnung von Israel, irgendwie die Gerechten unter den Völkern oder so. Mhm. Vielleicht hat das damit auch zu tun, keine Ahnung. Also jeder Genozid wird quasi heute nicht gefeiert, aber die Helden der Genozide, das hört sich auch nicht richtig an. Nee. Egal, seid einfach rechtschaffen, Leute. Tut das, was richtig ist. Menschen, die sich gegen Totalitarismus gestemmt haben. Das ist, glaube ich, am ehesten das, wie man es zusammenfassen kann, ohne in heißes Wasser zu geraten. Mhm. Ja, aber dabei selber einen Totalitarismus einführen oder so. Das eine schließt ja das andere nicht aus. Siehe Französische Revolution, Lenin etc. Obi-Wan Kenobi. Das ist meine Frage der Perspektive. Genau. Ein Schlaumeier und Besserwisser. Wie bei Gamergate. Ne? Inside- und Outside-Perspektive. Glaubwürdigkeit kann man fälschen? Nice. Ja. Ja, hier sind wir wieder. Kein Pixel den Faschisten. Da haben wir ja schon öfter drüber gesprochen. Bist du das dann, der Faschist, oder ich? Oder ja, wir? Ich ganz besonders, weil ich werde noch erwähnt. Du wirst nur indirekt erwähnt, wie alle Leute. Auf Meta-Ebene. Die mir auf Twitter folgen. Aber ach so, ja, richtig. Mhm. Ja, hier haben wir einen Artikel über die gefälschte Glaubwürdigkeit von Gamergate. Darin bezieht sich der Autor Pascal Wagner, bezieht sich hier auf eine Umfrage, die der Journalist Brett Glasgow 2015, glaube ich, gemacht hat, unter Unterstützern des Hashtags Gamergate. Und da wurde im Endeffekt die politische und gesellschaftliche Einstellung der Teilnehmer abgefragt. Unter anderem so Fragen wie, was hältst du von gleichgeschlechtlicher Ehe, was hältst du von Abtreibung, wie oft liest du Breitbart und Ähnliches, um halt mal an die Quellen der Vorwürfe zu kommen, die von den Medien gemacht wurden, dass Gamergate ein Haufen Alt-Righter ist, die Frauen hassen und die progressive Politik an sich hassen und nicht etwa nur, dass jemand diese progressive Politik den Spielen überstülpen möchte, um sie als politisches Vehikel zu benutzen. Und hier wird in diesem Artikel, der an sich ein Ausschnitt aus einem englischsprachigen Essay, aus einer akademischen Veröffentlichung ist, wird hier halt behauptet, diese Analyse sei irreführend. Ich weiß jetzt gar nicht, ob hier im deutschen Text auch behauptet wird, das sei absichtlich irreführend. Das muss man sich mal überlegen. Also ein deutscher Autor setzt sich hin und legt halt sowohl dem Brad Glasgow, der die Umfrage gemacht hat, als auch dem Chris Ferguson, einem Psychologen aus den USA, der die Umfrage auch peer-reviewed hat, dem legt er praktisch ja in den Mund, dass er das mit dieser Umfrage und mit dieser Studie halt Leute getäuscht werden sollen. Es wird impliziert, man habe absichtlich nur das Abstract auf der Seite, also die Zusammenfassung, zugänglich gemacht und nicht das Paper selbst. Ja. Das wäre ein Täuschungsversuch. Ist natürlich so, dass eigentlich immer nur das Abstract zugänglich ist. Und es ist auch so, dass der Brad Glasgow und der Chris Ferguson den vollständigen Text der Studie gerne zur Verfügung stellen, unentgeltlich. Das hat der Herr Wagner aber wohl weder überprüft noch versucht. Sonst wüsste er das ja. Ja, ich meine, die Beschwerde war ja auch nur, dass in dem Abstract nicht steht, dass das jetzt von 2015 ist oder so, ne? Ja, das sind ja alles Täuschungen. Ne? Ganz schlimme. Das sind ja alles Täuschungen. Ja, das ist aber auch, ist das nicht von mit Popper, hatte der nicht auch sowas gesagt? Die Leute, die den anderen immer nur Täuschung vorwerfen. Ja. Könnte man noch von Verschwörungstheorien sprechen, zumal er auch den Brad Glasgow selber einen Unterstützer von einen überzeugten Gamergate-Unterstützer nennt, was völliger Unsinn ist. Der Brad hat sich von vornherein wie ein echter Journalist verhalten und hat gesagt, okay, ich stehe vielleicht euren Anliegen mitfühlend gegenüber, aber ich bin professionell, deswegen machen wir das hier, ohne dass ich Partei ergreife, eine Art und Weise mit Dingen umzugehen, wie auch die auch halt als Vorbild gelten könnte für Journalisten auf der ganzen Welt. Aber wie es so ist, wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Und deswegen wird der gute Brad Glasgow hier halt diffamiert. Und natürlich, diese Umfrage ist natürlich auch sowieso eine Farce laut dem Autor, weil die Gamergate-Befürworter natürlich progressive Antworten geben würden in einer Studie, um sich selber ein besseres Licht zu stellen. Dann frage ich mich, was ist irgendeine Studie wert? Weil jeder könnte in irgendeiner Studie eine andere Angabe machen, in der soziologischen, und sagen, nee, ich bin, was weiß ich, nicht für die Begrünung der Städte, sondern ich bin für irgendwas anderes, um halt ein gewisses Signal zu senden. Wenn ich das aber allen unterstelle, dann kann ich die soziologische Befragung von Menschen in die Tonne tun. Ja, das kann man sich ja sparen, stimmt übrigens. Ja, das hätte ich am liebsten gehabt, dass sie sich das gespart hätten. Ne? Weil ich meine, jetzt immer noch dagegen anzuschreiben, da, wann war das, 2015? Das ist ja wirklich auch ein bisschen besessen, wa? Naja gut, ich bin ja auch noch besessen. Also ich bin ja auch davon besessen, irgendwann mal an den Punkt zu kommen, wo dieser ganze Betrug auffliegt und wo dieses ganze Netzwerk halt als das offen sichtbar dasteht, was es ist. Nämlich ein Haufen Kumpels, die der gleichen politischen Meinung sind und die sich gegenseitig masturbieren, wo es nur geht. Ja, das hat ja, ich meine, nicht nur das, das hat ja dann eben auch entsprechende Ausmaße genommen mit den mit der Blase hier, mit der Kanahane-Stiftung und so weiter, dass sie da alle jetzt ihren Kampf gegen rechts mitgestalten müssen. So. Ja, vor allem, die brauchen das doch. Die haben halt damals aus der Not eine Tugend gemacht, haben dieses Gamergate, über das sie da sprechen, halt erfunden und hauen da jetzt seit Jahren drauf und wählen damit und um halt ihren Kulturkampf da zu rechtfertigen. Und ihren Einfluss, ihre Expertise und so weiter und so fort. Und deswegen sind auch so Schnapsideen wie irgendwelche identitären Videospiele ganz wunderbar, weil das halt wieder mal so ein Fall ist, wo sie ihre Behauptung halt untermauern können, indem sie dann halt sagen, so ja, hier, das sind irgendwelche Rechten und Gamergate ist rechts und die machen hier irgend so ein Videospiel und das fügt sich dann alles zusammen und so. Super Arbeit auf jeden Fall nochmal. Kann ich da nur immer wieder sagen. Super tolle Idee. Ja, Gamergate ist ja das erste Betätigungsfeld gewesen, wo die diese Medientaktiken halt auch wirklich ausprobieren konnten mit sehr viel Erfolg. Deswegen wird ja auch bei allem, was jetzt mit Hate Speech, Desinformation oder sonst was auf pseudowissenschaftlicher Ebene publiziert wird, gibt es ja immer wieder Referenzen auf Gamergate und es wird ja alles mit den Erfahrungen aus Gamergate begründet, was alles gemacht wird. Nur vorstellen. Deswegen ist Gamergate leider relevant. Die haben schon wieder keine Fakten, die sie da unterstützend anbringen können und haben, nennen schon keine Zahlen und kommen dann als einzigen Nachweis mit Gamergate. Genau, hat man ja schon gesehen bei Gamergate. Wir dürfen doch die Fehler von Gamergate nicht wiederholen. Deren Bezugspersonen, auf die sie sich da beziehen, sind reine Opinion-Geschichten. Ja. Ne? Also die kommen immer noch mit ihrem Mitglied um die Ecke. Lass mich den Teil gerade kurz vorlesen. Informationen von Seiten, die nicht explizit pro Gamergate sind, etwa Polygon.com oder breitere Medien wie der britische Guardian, werden im Argumentationskanon von Gamergate meist nicht berücksichtigt. Insbesondere werden Verbindungen zu rechtsextremen Websites von Gamergate-BefürworterInnen mindestens seit 2016 geleugnet. Siehe Glasgow, also die Leugnung der rechten Bezüge entsteht aus dem Ergebnis der Umfrage von Brad Glasgow. Ja, die Leute sagen, sie sind nicht rechts, aber ich weiß es ja, deswegen weiß ich, dass die lügen. Dabei haben investigative Medien wie The Guardian bereits 2016 damit begonnen, Gamergate mit rechtsextremen Wählerrekrutierungsbemühen über Breitbart.com in Verbindung zu bringen. Und dann kommt diese Klammer, in der steht Matt Lees 2016. Investigativer Journalismus wie der Guardian. Matt Lees, der Mann ist ein Spielejournalist, der von Anfang an auf dreckigste Art und Weise gegen Gamergate gehetzt hat, der die Feministin Christina H. Summers einen Scumbag genannt hat, also einen Beutel voller Abschaum. Ja? Das ist euer Kronzeuge, der eine Kolumne, einen Meinungsartikel, einen Kommentar im Guardian geschrieben hat. Und das ist für euch der investigative Journalismus, der beweist, dass Gamergate rechts ist. Ich glaube noch... Außerdem Guardian. Ja. Das war ja diese Geschichte, wo die da dieses interne Memo hatten, so nach dem Motto, keiner schreibt darüber, bis uns die Leigh Alexander erzählt, was da Sache ist. Ne? Ja, was wir zu denken haben, was wir zu schreiben haben. Ja, und das war ja eine von den zentralen Figuren, die da in der Kritik standen. Die ist übrigens auch für den Artikel, den wir hier jetzt eingeblendet sehen, die englische Version aus der akademischen Veröffentlichung, ist die Frau Alexander auch eine der am meisten zitierten Quellen da drin. Also, und niemand zitiert in diesen, also niemand von der anderen Seite wird zitiert, wie es immer ist. Ja? Die Leute von der anderen Seite werden höchstens diffamiert. Ja, Iron Law of Projection ist das einfach nur. Die werfen den Leuten wieder das vor, was sie selber natürlich machen. Weil bei denen ist das ja das oberste Gebot, dass man ja nur seine eigenen Kumpels da zu zitieren hat. Das ist unsagbar. Und das Beste ist, in dieser Langform des Artikels kommt auch yours truly vor, meine Wenigkeit. Ich bin ja, wie viele wissen, der Betreiber des deutschen Gamergate-Blogs, gamergateblog.de, auf dem ich diverse Informationen zu der Geschichte zusammengetragen habe und sie auf Deutsch verfügbar mache, damit auch Leute, die halt des Englischen nicht mächtig sind oder sich nicht durch das ganze Rattenloch wühlen wollen, dass auch die eine Möglichkeit haben, sich unvoreingenommen mal von der anderen Seite zu informieren. Ja. Und ich werde hier gleich auch, nicht namentlich, aber mit dem Namen meines Twitter-Accounts genannt. Und auf die Strobel beziehen Sie sich hier. Auch super Quelle. Top-Quelle. Ja, absolut. Und der Witz ist, die glauben, ich sei ein kollektiver Account. Also, die glauben, ich wäre mehrere Leute und sei praktisch die koordinierte Identität des deutschen Gamergate-Headquarters. Oh mein Gott. Dann erwähnen sie sogar, ich habe ja mal, als Keinen Pixel anfing, diesen Account Keinen Voxel den Faschisten gemacht, um sie zu ärgern. Und dann schreiben sie hier, when the counter-account garnered no more than 150 followers in 2 months, the account was discontinued. Also die wissen ganz genau, weil ich nur 150 Follower mit dem Account gesammelt habe, habe ich dann aufgehört. Weil ich dachte, das bringt es aber nicht. In Wirklichkeit habe ich aufgehört, weil ich sie getrollt habe. Und irgendwann halt auch die Luft raus war aus dem Trollen. Ja? Aber hier steht, nur manchmal wird er reaktiviert zu spezifischen öffentlichen Gelegenheiten, um für Gamergate Dinge zu agitieren. Seid ihr irre? Wirklich? Wie so eine Freundin, die sie zu lange warten lässt und die sich dann was einredet, wo du warst oder so, ne? Dich dann zur Rede stellt, dass du fremdgegangen bist. Reden sich total was ein, ne? Aber ist es auch wieder so, funktionieren die halt. Unser Account hat so und so viel in der ersten Woche gemacht und der Account, der uns trollen sollte, nur voll wenig. Ja, wenn man auf Zahlen wie die irgendwas gibt, dann ja, Pech gehabt. Außerdem benutzen die bösen Menschen in Deutschland die Vergangenheit von Annetta Kahane, um Mythen zu erschaffen. Ja? Wir erschaffen die Mythen über Frau Kahane, nehmen und weiß nicht, was die Mythen sind. Wahrscheinlich, dass sie bei der Stasi war, was ja nun kein Mythos ist. Ja? Oder dass sie bei der Stasi Leuten geschadet hat, was ihr Gefälligkeitsgutachten halt abgesprochen hat. Aber diverse andere Wissenschaftler, die haben das angezweifelt. Dann haben wir auch noch impliziert, dass kein Pixel Geld von der Amadeo-Antonio-Stiftung kriegt. Ja, würde mich nicht wundern. Wenn es nicht so ist, tut es mir leid, es war eine Vermutung, aber... Irgendjemand wird dich schon bezahlen. Und ja, eben, irgendwer wird euch Ende schon bezahlen. Am Ende, ne? Erzählt mir nicht, dass niemand euch finanziert. Und wenn es der Herr Soros oder sonst irgendjemand ist. Ist doch eigentlich vollkommen egal, weil, dass diese Leute mit der Stiftung da zusammenarbeiten, das haben wir das ja... Ist vollkommen, war das letzte klar. Woche oder vor 2 Wochen, als wir dieses Ding hatten? Und da haben sie sich ja direkt auf die bezogen. Und der Wagner hat doch auch einen Artikel in diesem neuen Amadeo-Antonio-Pamphlet. Also das ist völlig alles. Man versucht halt durch Weglassen von Details hier wieder Stimmung zu machen. Und das ist eigentlich genau die Sache, die sie uns vorwerfen. Aber macht nur weiter so. Der Autor empfiehlt dann, um seine Lebensqualität zu verbessern, mich und alle meine Follower auf Twitter automatisch zu blocken. So viel zu Diskussion, Diskurs, freier Markt der Ideen, all dem Scheiß. Blockt diesen Gamergate-Typen und es geht euch besser. Man stelle sich vor, ich würde mich öffentlich hinstellen und sagen, hier, wenn ihr Amjahid, Kuhnke und Hasters blockt, dann geht es euch viel besser. Was da los wäre. Was da alles ist. Ein Blogspa eröffnen. Wellness Center. Online Wellness Center. Meine Güte, ja. Ja, sippenhaft, ne? Im Chat wird gerade die Relevanz angezweifelt. Das habe ich jetzt schon öfter gehört. Das ist nicht relevant, etc. pp. Was wir hier vor uns haben, ist allerdings eine akademische Veröffentlichung im Verlag einer Universität. Das heißt, man kann hier draus zitieren, wenn man die nächste Arbeit über irgendein Thema schreibt. Ich sehe das schon wieder kommen. Du bist jetzt auf einer Stufe mit Donald Trumps Twitter-Account, wenn ich das richtig sehe, ja? Ja, ja. Ist doch cool. Schlecht. Ich hätte das auch so ein bisschen kurz gedacht, dass es irgendwie auch ein bisschen lächerlich ist, natürlich, ne? Aber klar, wenn die das alles daherleiten und so weiter und dann am Ende wieder alles auf die Spiele projizieren und dann geht das ganze Theater immer weiter auf diese Art, dann sind es plötzlich wieder Amokläufer oder sonst was, ne? Ich weiß gar nicht, wie kommen sie von Gamergate auf Martin Sellner und den Great Exchange? Wie? Wie kriegt man das im Kopf gerade zusammen, ohne dabei schreien zu müssen? Komm, das ist doch ein Querfront. Das hat mit allem zu tun. Wenn einer eine gesellschaftliche, feindliche Idee hat, hat er sie alle. Okay. Und dann, warte mal, jetzt hast du gerade weggescrollt. Ich hätte gerne nochmal die Fußnote auf der Seite, die du gerade weggescrollt hast. Hier, genau. Während manche sagen würden, dass dieses Blocken, ja, eine Slippery Slope, also eine Abwärtsspirale Richtung den gleichen Methoden ist, die auch Rechte nutzen, würde ich gerne sagen, das, was die Erbösen machen, nämlich Harassment und Hasssprache zu fördern, ist nicht nur moralisch falsch, sondern auch eine Verletzung der meisten Vorschriften auf den Social-Media-Seiten. Aber eine Person of Color zu sein, eine Frau, queer oder gegen Faschismus, ist eben nicht illegal und gegen die Terms and Services von Twitter. Ja, genau. It's okay when we do it. Ja. Ist klar. Es ist... Ja, warum steht ist halt das, so an eurer Scheune, nur dass das ihr an einer anderen Scheune geht als ich. Warum ist das relevant? Ja, warum ist das relevant? Es ist relevant, weil die hier wirklich ernsthaft schwachsinnig sind. Also, sie kommen ja mit ihrem Faschismus um die Ecke und drehen den Regler auf 130%. Liefern aber gute Argumente für andere Leute auch. Und was sie im Endeffekt hier kritisieren, ist Gamergate, wo wir alle hier dabei waren. Und ja, also wenn wir hier die Turbofaschisten sind, dann gibt es hier keine Turbofaschisten. Tut mir furchtbar leid. Und dass die wahren Nazis mit den Nazis in der Ukraine rummachen, das haben sie gar nicht gemerkt wahrscheinlich. Na gut. Die spielen auch keine Spiele, ne? Ja, also ist schön, ne? An den Methoden, die sie benutzen, sollst du sie erkennen. Eigentlich ja. Hm. Genau, so, den Truth-Sandwich früher, ne? Zum Beispiel. Ja, man jetzt sagt, heißt es, die Leute mit ihren eigenen Methoden, in Klammern, die wir ihnen unterstellen, schlagen. Hier, Truth-Sandwich. Der Truth-Sandwich, eine angebliche Taktik von Rechten. Ne? Mit der Wahrheit anfangen, dann eine Lüge dazwischen schieben und dann wieder mit der Wahrheit weitermachen. Das kenne ich überhaupt nicht von Progressiven. Ja. Oder ja, von wie war dieses Null. Ding immer von Anita Sarkeesian? Videospiele sind so toll, die Leute lernen so viel, ihre kognitiven Fähigkeiten, ihre Hand-Augen-Koordination und dann 180 Grad Bremse trifft auf einmal und die ganzen verpixelten Frauendarstellungen machen uns alle böse und Misogynie, bla bla bla. Das ist euer Ding, ist das, diese ewige Scheiße. Man sagt drei offensichtliche Dinge und dann fängt der Bullshit an. Aber das, ja, schön, wenn ihr das beim Feind sozusagen erkennt, aber bei euch selber würde das ja alles nie, also würde ja nie passieren. Ich weiß ja nicht, ob die Feinde das Methoden wirklich anwenden, aber ja, die machen es wohl, ne? Scheiße. Und er hofft jetzt, nach diesem Artikel werden mehr Leute sich darum kümmern, vor allem Leute aus antifaschistischen Netzwerken und Leute, die den akademischen Methoden tief verwurzelt sind und die auf Fakten stehen und so weiter und so fort, was Gamergater natürlich alle nicht tun. Ja, und hier werfen sie ja im Endeffekt dem Glasgow vor, dass er lügt. Nee, da gibt es noch einen viel deutlicheren Satz. Das ist auch was ich dem Brad nochmal geschickt habe und ihm gesagt habe, er soll das bitte nicht und auch der Chris soll das eigentlich nicht auf sich sitzen lassen. Leider hat er da bisher nicht drauf reagiert. Der Satz lautet, up until today, this survey remains one of the rare cases where a Gamergate proponent used sufficiently academic data acquisition methods and presentation to trick bystanders into ascribing merit to it. Also das sei angeblich der erste Fall, wo jemand akademisch genug vorgegangen sei, um Leute, die halt nicht involviert sind, damit täuschen zu können, dass diese Studie irgendeinen Merit habe, ja, irgendeinen, ne, wie sagt man, Verdienst sei. Und das halte ich für eine Sache, die ich auch einfach von der akademischen Kultur her für sehr fragwürdig halte, weil da müsste er ja jetzt eigentlich Beweise anführen, dass irgendwer das aus den falschen Beweggründen getan hat. Tut er aber natürlich nicht. Er zieht sich dieses Argument aus seinem Hintern. Ja, die Beweise sind ja das Harassment angeblich gegen die Frauen. Ne? Und der dritte Punkt ist auch nochmal, das ist ja auch eine Frage von Relevanz hier. Ne? Wie weit das eben als Vorlage dient für andere. Ja, das oder ist eben auch natürlich wieder... nicht, ne? Sondern nur nachgesagt wird. Das ist doch auch wieder Projektion. Der Witz ist doch einfach, mehr und mehr Leute haben keinen Bock auf diese woke Bevormundung und wehren sich. Das heißt, diese Menschen stoßen immer öfter auf die gleichen Argumente, nämlich geht weg, wir waren hier zuerst, lasst uns in Ruhe, wir machen das so, wie wir das wollen. Oh mein Gott, sie reden wie Gamergate. Faschismus! Ja. Boah, ich habe diese 401 Seiten angefangen durchzuarbeiten von dem Buch. Es ist hart und betet einfach für mich, dass ich nach den 400 Seiten irgendwie auf der anderen Seite wieder rauskomme und nicht völlig irre bin. Und lieber Pascal Wagner, wenn du das hier aus Zufall hören solltest, weil ich merke ja, du folgst meinen Aktivitäten im Internet, komm doch her. Komm her, Altschauerberg 8, ja, 26, 17, 4, 15, 10, Emskirchen. Ja? Nee, aber ernsthaft, komm her und wir unterhalten uns auf einer Plattform nach deiner Wahl über Gamergate. Und du sagst mir, was du denkst und ich sag dir dazu, was meine Meinung dazu ist. Und dann können sich die Zuschauer hinterher nämlich ein Bild machen, wer da wohl ehrlicher und wissenschaftlicher von uns beiden argumentiert hat und wer unbedingt seine Ideologie durchdrücken wollte. Ich bitte, jederzeit auf der Plattform deiner Wahl, wann du willst, sprich mich einfach an, du weißt ja, welches Twitter-Handle ich benutze. Ich hätte überlegt, ob man irgendwie, was soll man machen in so einem Fall, geht man vielleicht zusammen Abgeordneten und fragt den, wie ob er einem helfen kann, sozusagen, dass hier die ganzen Leute, was also Nazis und so weiter, bestempelt werden, das ist natürlich zu weit. Und ja, aber der wird genug Leute, andere Leute haben, die mit ähnlichen Sachen kommen wahrscheinlich. Ne? Ja, gut, dass diese Zirkel also, halt reine Ja-Sager-Zirkel sind, können wir uns ja vorstellen. Also, ja, nur diese. Ich guck mal, wie oft hier das Wort Antifaschist hier drin ist. Das möchte ich jetzt echt mal wissen, weil das ist ja auch ihr Lieblingsding hier. Ach nee. Antifaschist. Anti reicht wahrscheinlich. Anti-Rutschmittel zwischen mich sind. Ah, Mensch. Antifantisch. Okay, 18 Mal. 18 Mal. Aber nur in dem Ding. Ich hätte jetzt mehr erwartet, ehrlich gesagt. Das ist ja auch das Ding, ne? Also damit, ja. Aber den anderen Leuten vorwerfen, sie verstecken sich dahinter irgendwelchen Sachen. Aber ich schreibe in jedem dritten Satz irgendwie, dass ich Antifaschist bin. Antifaschist, Antifaschist, Pro-Demokratie, Antifaschist, Antifaschist, Antifaschist. Ja. Man merkt nichts davon jetzt. Ja, das muss man natürlich den Leuten 30.000 Mal sagen, dass man Pro-Demokratie ist, weil ansonsten glauben die anderen das nachher nicht mehr. Pro-Demokratie, aber Pro-Demokratie, aber die Leute, die mit mir nicht übereinstimmen und mit meinen Freunden, das ist dann halt ein Hassmob, ja. Ich habe außerdem noch einen anderen Artikel gelesen, da geht es um dieses deutsche Zweiter Weltkriegsspiel, Times of Darkness, irgendwas. Und da werden so viele Strohmänner konstruiert, das ist so unsagbar. Dass halt die Spieler wollen den Zweiten Weltkrieg nur aus der Sicht von Helden spielen und Nazis erschießen. Und dieses Spiel hat so böse gefloppt und das ist nur wegen der dummen Gamer. Und dann lernst du halt, dass in dem Spiel kannst du halt nichts tun, weil es gespielt im Dritten Reich. Und du kannst dich entweder entscheiden, halt was zu sagen und dann zu sterben oder in den Knast zu wandern. Oder du kannst halt zugucken, dass das echte, also was heißt echte, aber Leute, die echte Spiele wollen, nicht interessiert, ab und zu mal auf was zu klicken, damit ein neuer Text kommt. Das ist dann so wie die Spiele in China demnächst, ne? Oh, hier, Ash Parrish. Erinnert ihr euch noch an Ash Parrish? Die hatten wir schon öfter. Ich komme vor dem Künstlername. Die ist vor allem aufgefallen durch üble Hot Takes zum Thema Rassismus in Videospielen und hier haben wir wieder einen davon. Die Woche ist Elden Ring rausgekommen, der Nachfolger von Dark Souls und ist sehr erfolgreich. Die Leute sind sehr zufrieden damit. Er fährt überall höchste Wertungen ein und die Leute, die ich kenne, sind auch alle total begeistert, die so einen Kram spielen. Mir ist das zu anstrengend, mir ist das zu viel Arbeit, muss ich sagen. Ich verlange aber deswegen nicht, dass es einfacher ist, wie es andere Leute verlangen sollen. Ich denke einfach, das Spiel ist schön, mir gefällt die Lore, mir gefällt die Umgebung, aber ich habe halt einfach irgendwann nicht mehr den Bock gehabt, mich auch noch in den 100. Boss irgendwie reinzufummeln und zu machen. Deswegen habe ich nur bis zu einem gewissen Punkt gespielt, aber Spaß hatte ich damit. Naja, die Frau Perisch hat keinen Spaß, weil schon beim Einstieg ist es für sie halt fast unmöglich, einen klaren Kopf zu behalten, weil halt es gibt keine Frisur für Afrikaner in dem Spiel. Was fehlt denn, Cornrow oder was? Nee, es gibt nur irgendwie, wenn du mal runterscrollst, gibt es nur eine Frisur, die afrikanisch aussieht. Das sind so, ja, ein logischer Kopf, sag ich mal. Alle anderen haben halt glatte Haare. Und ja, das reicht schon. Das reicht, das nicht, sondern eins drunter noch. Und der Afro ist auch noch hässlich, sagt Ash Parrish. Ich weiß jetzt nicht, aus welchem Gesichtspunkt sie das ableitet, was ein echter Afro für Ash Parrish sein muss. Wahrscheinlich muss man da irgendwie Afrologie studiert haben, um das zu wissen. Ich weiß es nicht. Ja, und halt dann regt sie sich auf, dass halt Leute machen ihre Charaktere und so und dann fehlen einem irgendwie halt die ganzen Schwarzen da drin und auch alles hängt mit allem zusammen und schwarze Japaner, es gibt schwarze Japaner und was auch immer das bedeuten soll. Elden Ring's hair omission is glaring within its own system. How is it that I, through the prolific number of sliders and color wheels, can create the proudest looking Negro nose with Jackson 5 nostril having character whoever walked the lands between, but I can't give her baby hairs to match? Weil du einfach nicht verstehst, was ein Videospiel ist, Ash Parrish. Du möchtest gern was sich mit deiner Identität beschäftigt und irgendwie dich pampert und bestärkt und sagt, yeah, Identität ist total... Aber das macht ein Videospiel nicht. Ja. Geh in deine örtliche Black Lives Matter-Gruppe. Sprich mit Aktivisten, die lila Haare haben. Geh in eine Uni in Amerika und wende dich da an den Diversity Counselor. Aber geh den Spielern nicht auf den Sack. Das ist einfach... unsagbar unehrliches. Ich muss mir jetzt hier irgendwas aus den Fingern saugen, um dem Spiel irgendwie was anzukreiden, weil das ist gerade der heiße Scheiß, nur so kriege ich Klicks. Sonst ist es nämlich nix. Ja, und es ist aber noch, es ist im Black History Month veröffentlicht worden und dann keine Haare für schwarze Menschen. Ja, Videospieler, meine Damen und Herren. Tja, wenn man das Videospiel nicht will, soll man es entweder nicht spielen oder dann gibt es ja noch so lustige Sachen wie Modding-Community. Gibt es eigentlich sowas wie eine antifaschistische Modding-Community, die Computerspiele antifaschistisiert? Das wäre doch mal eine Aktion, die anleiern könnten. Da würde ich sogar sagen, hey, da lässt du deinen Worten wenigstens Taten folgen. So wird sich ja nur beschwert und versucht, Sachen zu canceln. Ja, stimmt. Ja. Aber das haben wir ja von vornherein gesagt, dann sollen sie sich ihre eigenen Spiele machen oder so. Das ist ja sowieso nicht drin, offensichtlich. Das hier ist ein bisschen älteres Ding schon. Das habe ich durch Zufall gefunden heute. Das ist auf einem progressiven Gaming-Blog. Ja, und da wird halt hier gesagt, ja, fast alle Fandoms sind toxisch, weil wenn die zu groß werden, dann kommen da immer Leute rein, die anderer Meinung sind und dann wird das verwässert und dann wird sich gestritten und da kommen auch die falschen Leute rein. Was für so eine Demokratie, oder? Dann hat man halt Leute, die zwar irgendwie, keine Ahnung, auf Heavy Metal stehen, aber die ganz andere Ansichten über die Welt haben, als die anderen Leute, die auf Heavy Metal stehen und so weiter und so fort. Ja, und dann sagt er halt, ja, das ist heute halt so, dass man einfach nicht mehr von Communities sprechen kann, weil das halt einfach alles viel zu groß ist. Erstens bist du halt Teil der Community, ob du willst oder nicht. Du hast die kognitive Dissonanz, dass du in der Gruppe bist, die nicht alle deine Ansichten teilen, was ich auch großartig finde. Ich meine, das weiß man doch, wenn man in eine Gruppe geht, außer in eine Sekte oder so, dass man da Leute trifft, die halt, keine Ahnung, auf Warhammer 40.000 stehen, aber halt auch, keine Ahnung, CDU wählen. Ne? Das ist halt Quatsch, so. Ne? Ja, genau, das ist totaler Quatsch. Eine Gruppe definiert sich zwar darüber, dass wir gemeinsam ein Ziel verfolgen, aber nicht gemeinsam alle möglichen Ziele verfolgen, das ist was total anderes. Und die anderen Community-Mitglieder sind traurig, wenn sie sehen, dass du dich im Konflikt mit anderen Mitgliedern befindest. Du wirst von Leuten außenstehend mit den Leuten, die du nicht magst, zusammengeworfen. Und wenn das ein großer Teil deiner Identität ist, hast du das Gefühl, diese Identität wird von denen beschmutzt, die halt nicht deiner Meinung sind oder die in Bad Faith sozusagen sich benehmen? Ja, nur dann genau das ist ja das Problem. Das ist genau das Problem, das Gamergate hatte. Also wir wollen weder mit diesen woken Leuten irgendwie identifiziert werden, noch möchte ich die eigentlich in der Community haben, weil die ständig nur Streit anfangen und die Leute, die außen stehen, denken sich, was ist denn da bei den Gamern los? Warum streiten die sich schon wieder über Frauen? Dabei streitet sich gar keiner über Frauen, sondern nur irgendjemand hat wieder Rii gemacht. Ja, und was schlägt der Mensch hier vor? Ja, make a real community, but be very selective who you let in. Ach. Ach was. War das nicht genau das, was ihr Progressiven uns verbieten? Ist das wieder so eine Sache, die nur ihr machen dürft? Wahrscheinlich. Hört auf, so zu tun, als sei eine Gruppe mit gleichen Interessen, eine Community, und seid sehr genau darin zu schauen, was ihr den Mitgliedern eurer Community an Themen erlaubt zu diskutieren. Hey, das hört sich für mich langsam nach 1984 an, was ich da lese. Super. Jetzt auch in, was weiß ich, im Plattensammler-Dings wird jetzt auch geguckt, wo man Mann reden darf und was nicht. Und da wird auch gelöscht und geblockt und rausgeworfen oder was. Ja, ja, super, da freue ich mich ja ein Loch ins Bein. Ja gut, ich meine, das ist ja auch eine Strategie, in diese ganzen Rückzugsräume zu gehen. Und ich glaube, wir hatten mal irgendeinen lustigen Artikel über Häkelrunden, wo sich Frauen zu Häkelrunden getroffen haben, und eine hat dann halt gesagt, so, ich gehe da nicht mehr hin, weil wir kamen gar nicht mehr zum Häkeln, wir haben nur noch über Politik geredet, und jedes Mal, wenn irgendjemand gesagt hat, ja, können wir mal irgendwie neue Häkeltechniken besprechen oder mal ein neues Projekt starten, dann hieß es, nee, wir müssen jetzt Plakate machen und zu dieser Demonstration gehen. Das ist nicht Sinn der Sache, ne? Wenn man sich zum Häkeln trifft, sollte man sich zum Häkeln treffen und nicht zu politischen Diskussionen. Naja. Häkel-Omis gegen rechts oder so. Der letzte Vorschlag, den er macht, ist, die Sache mit der Community ganz zu ignorieren und die Gruppe klein zu halten. Und er sagt, deswegen hat Gaming Plus funktioniert. Und bei Gaming Plus musste ich schon sehr lachen, weil ich natürlich an Atheism Plus denken musste und wie gut das funktioniert hat. Ich habe da immer so eine leere Halle mit so einem Bällebad vor Augen aus irgendeinem Grund. Das war aber Tumblr. Ja, egal, aber... Das ist ja dasselbe. Aber leere Hallen, leere Hallen. Es gab da einen leeren Saal, erinnere ich mich auch, so eine Art Kinosaal oder sowas, glaube ich. Ne? Leere Hallen stimmen auf jeden Fall. Ja, genau, dieses Knitting und wie das andere heißt, weiß ich jetzt nicht mehr auf Englisch. Häkeln, das ist, da gab es ja auch so ein Gate, wo sie alle möglichen Leute da beschimpft haben, dass wenn sie bestimmte Stoffe irgendwie mögen, dass das dann rassistisch wäre und so ein Kram. Und der Linze hat irgendwie die Woche über getwittert, dass der Sinn und Zweck von dem ganzen Kram halt ist, alles so lange als rassistisch zu bezeichnen, bis man es kontrolliert. Und ich glaube, das ist ziemlich zutreffend. So sieht das für mich auch aus. Aber wer es machen halt Leute, die nicht woke sind, sowas, und sagen, hier, das ist eine Community, wo ihr keinen Zutritt habt und wir haben keinen Bock auf euch, und dann geht's los. Oh, ja, so viel zum Gamergate-Rant. Den haben wir am Anfang gestellt, damit ihr das schon hinter euch habt, wenn wir zu den echten Themen kommen. Hast du noch eingereicht? Ich hatte noch eingereicht, aber gar nicht so richtig gelesen, ehrlich gesagt. Ich dachte, der Titel ist schon gut. Aber ich habe den komplett gelesen. Das ist grauenvoll. Geht nur um Männer mal wieder. Ja, die Autorin von diesem Ding, diese Frau Reich mit AI, ist wohl Verlegerin und hat ein Buch rausgebracht mit unter anderem Sibylle, wie heißt sie, von Berg, vom Spiegel. Ach so, ja. Und beschwert sich hier darüber, dass Leute ihr gesagt haben, so, ey, wie kannst du nur die Schriften von so einer Frau irgendwie verbreiten, die spaltet. Und man hätte das ja gar nicht gelesen, weil man es von vornherein schon nicht will, weil die Frau spaltet. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, tut mir leid, wenn man sich halbwegs mit Sibylle Berg beschäftigt hat, irgendwelche Sachen von der schon mal gelesen hat. Ich finde es einfach nur widerlich, was die Frau von sich gibt. Und ich würde mir auch kein Buch kaufen, wo die sich da irgendwie auslässt. Und ich würde schon gar keins verlegen. Also, wenn die sich einen Blog macht und da ihre Gülle ins Internet kippt, dann meinetwegen, aber verlegen würde ich das auch nicht. Ja, und das, was man damit machen kann, ist ignorieren. Aus meiner Sicht halt eben, ja, wenn man sich wegen Hate Speech oder solchen Sachen aufregt, die Frau redet auch nur wirres Zeug, aus meiner Sicht. Und wirres, feindseliges Zeug, und dieses ganze Ding ist auch, diese Frau Reich hat hier irgendwie jetzt so ein Buch gelesen von so einer anderen, die irgendwie dann meint, dass ja dieser ganze Literaturbetrieb so sexistisch ist und dass ja vor allen Dingen die Leute, die irgendwelche Bücher rezensieren, so wie der Reich Ranitzky, da ist dann hier auch ein Zitat von dem, wo er irgendwie gesagt hat, irgendwelche Menstruationsprobleme von Frauen interessieren ihn nicht aus literarischer Sicht. Und da muss ich auch noch sagen, ja, das ist eure Nabelschau, das ist euer Kram. Dann beschwert sich darüber, dass Bücher über Mutterschaft nicht in der weiten Gesellschaft irgendwie Preise gewinnen und was weiß ich nicht was. Und dass irgend so eine, die irgendwelche Stipendien gekriegt hat und lauter so ein Zeug und ein Buch über Mutterschaft geschrieben hat, dass das nicht, dass dann irgendwer geschrieben hat, so, ja, das rezensiere ich nicht, das ist mir zu plump oder so, oder da das irgendwie gelesen hat und gemeint hat, so, das wäre nicht tiefgründig oder so. Und dann denke ich mir auch wieder so, ja, aber die Leute kommen alle ohne Grund dann auf so einen Schluss, ne? Das ist nicht, dass ihr dann da irgendwie nur eure Nabelschau da irgendwie betreibt in diesen Büchern. Und dass da auch nichts weiter draus zu lernen ist, außer ich bin eine Mutter, ich bin das Wichtigste überhaupt. Und du hast das Gefühl, es ist interessant Frauen, zu finden. Frauen, ja, ja. Also, ich finde die Einleitung schon so gut hier, ne? Dass wir einzelne Fördermaßnahmen nicht auskommen und tatsächlich deswegen einen Sinneswandel bräuchten, sozusagen. Ja, das ist auch so geil. Ja, wie oft wollen sie denn noch beschwören? Ja, ja, Autorinnen bekommen noch immer nicht die Aufmerksamkeit, die ihnen zusteht. Ja, und bei anderen Leuten beschwert man sich dann darüber, ne? Anspruchshaltung. Es kann doch nicht sein, dass du denkst, nur weil du ein Mann bist. Ne? Und hier haben wir auch die Projektion, wie die Leute darauf kommen, dass Leute das denken, dass nur weil sie ein Mann sind, ihnen irgendwas zusteht. Weil das nämlich das ist, was ihr denkt, dass euch irgendwas zusteht. Ja, was möchte, dass ihnen was zusteht, ja, ja. Oh. Das entspricht ja nicht unbedingt der Realität, dass ihnen das zusteht. Ja, das ist wahrscheinlich halt, dass es alles Nabelschau ist, dass es nur das Runterschreiben von euren Klischees und Vorurteilen ist und dass ihr euch dann wundert, warum andere Leute das nicht interessant finden. Ja, so ein Zufall aber auch. Was ich sehr schön fand, war das Reich Ranitzky-Zitat in dem Artikel. Wen interessiert, was die Frau denkt, was sie fühlt, während sie menstruiert? Das ist keine Literatur, das ist ein Verbrechen. Ja, genau, das habe ich ja gerade schon erwähnt. Das war ja diese Geschichte, wo sie sich halt, und da steht wohl in diesem neuen Buch jetzt halt drin als Zitat, und da fällt ihnen dann halt wieder nur ein, ja, es ist der Frauenhass, der da spricht und so. Ne? Ja, aber tut mir furchtbar leid, vielleicht ist es auch einfach nicht so interessant. Die Männer schreiben halt keine Bücher über am Sack kraulen und die tieferen philosophischen Implikationen davon. Wie sich so ein Samenschlau anfühlt oder so. Ja, oder wie es sich anfühlt zu masturbieren. Ja, da hat es doch diese eine, wie heißt der gleich? Ja, und das gibt es ja auch alles, und wie willst du das am Schreiben? Das ist ja, das kann man ja auch nicht, das ist ja auch nicht so differenziert. Ja, wenn die das machen würden, dann würden so Leute wie die Reich wahrscheinlich lange Artikel darüber schreiben, dass das quasi ungefragtes Dickpick verschicken in literarischer Form ist oder so. Ja, und Feuchtgebiete, was ist Feuchtgebiete? Ja, diese Bücher sind ja dann auch so, dass sich da diese Klischees wiederholen, und das wiederholt sich ja dann auch noch irgendwie bei so Sachen wie Heute Show oder sonst was. Das sind immer die gleichen Klischees, die auspacken, als wenn sie es bei den Feministen direkt abgeschrieben hätten. Ne? Nach dem Erfolg von Feuchtgebiete wollte ich ja auch mit harte Riemen erfolgreich werden, aber kein Verlag hat es mehr abgenommen. Ja, ey, das ist natürlich auch dieses Ding. Klar, du kommst ja auch nur mit diesen pseudofeministischen Geschichten da durch, wenn du eine Frau bist. Als Mann kannst du dir das ja gar nicht erlauben. Und das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt, was diese Leute halt nie einsehen werden, dass da vielleicht auch einfach schon allein eine Auslese stattfindet, weil überhaupt kein Mensch sich dafür interessiert, was irgendwelche Männer in ihrem Privatleben irgendwie machen. Aber die Autorin sieht das etwas anders als ihr, nämlich sie sagt, so habe ich Heinrich von Ofterdingen, William Shakespeare. Milan Kundera, Heinrich Böll, Günter Grass, Wolfgang Borchardt, Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Samuel Beckett und Franz Kafka gelesen. Mit 16 habe ich mehr über Potenzprobleme als über meine eigene Sexualität gewusst. Ja, bei Kafka vor allem. Also bei Kafka, da habe ich auch alles gelernt, was ich übers Wichsen weiß. Also über Böll auch, ne? Ja, die haben doch nur über sich selber geschrieben, ne? Und ihr kleines Familienleben. Oder Shakespeare, stimmt. Ja auch. Ne? Wichsen oder nicht wichsen? Das ist hier die Frage. Ja, sag oder Hans Böll, sein Wichser-Tagebuch. Allein halt 4 Zeilen zu verschwenden, um aufzuzählen, was ich für ein belesener Mensch bin, ja, okay, mir schon so unsagbar fucking peinlich. Ich muss sagen, es gibt natürlich auch William Burroughs, da ne? Fällt mir gerade ein. Ja, es gibt das, William Burroughs und Charles Bukowski, da würde sie fündig werden, auf jeden Fall. Aber das ist ja nicht Mainstream. Und das ist ja auch genauso, gibt es tausende von Büchern, wo sich Männer darüber aufregen, wie bescheuert dieses Geschreibsel von denen halt war. Ne? Also, ja, also je alltäglicher würde ich sagen, desto auch uninteressanter. Also die Mädels mit ihrer Blutung da. Aber genauso, wenn irgendwelche Jungs sich treffen und eine Tipp-Kick spielen oder so ein Quatsch. Das braucht man keine Bücher drüber schreiben und auch nicht lesen. Ja. Mit, warte mal, die Kunderas und Bölls dieser Welt sind mit Sicherheit nicht die schlechtesten Beobachter. Aber es waren Männer und nochmals Männer, die darüber schrieben, wie Frauen aussehen, wie sich Frauen verhalten, was Frauen denken. Ja, das ist, wir kommen an den Punkt, wo nur noch Frauenbücher mit weiblichen Figuren und nur noch Männerbücher mit männlichen Figuren. Nee, Männer noch, gar nichts mehr Bücher am besten, ne? Weil die haben ja, genug. Die müssen wir erst noch alle verbrennen, bevor wir wieder neu. Ja, die schreibt ja auch die ganze Zeit über Kanon, der Kanon von dem und der Kanon von dem und wir müssen uns über den Kanon unterhalten. Das klingt ja für mich schon so nach. Der Jakob. Hier ist mal ein Stapel, schmeiß deinen Kram noch dazu, wir machen ein großes Feuer oder so. Also. Ja, das klingt nach einer Gruppe, die sich in allen Punkten einig sein möchte. Was eigentlich gar nicht ja, ich fand auch nicht allem immer die Punkte halt so lustig, wo sie sich darüber aufregen, dass Leute irgendwelche Analysen über irgendwelchen Kram haben und sie das so hinstellen will, als wäre die wahrscheinlichste Erklärung nicht, dass da irgendwie was dran ist, vielleicht daran, dass die hier Sibylle Berg irgendwie jede Menge Unsinn schreibt, jede Menge feindseligen Unsinn, sondern das kann ja nur damit zu tun haben, dass die eine Frau ist. Ne? Und das ist so die Tiefe der Analyse. Und deswegen ist das hier auch in dieser 10-8-Serie von der Zeit, die ja früher mal bei der FAZ war, bevor sie sich mit Don Alfonso angelegt haben. Und ist halt die denn überhaupt noch mal Spiegel, diese Dings, die Berg? Keine Ahnung. Doch, die Berg schreibt ab und zu noch beim Spiegel. Ja. Halt nicht so regelmäßig wie Margarete oder so. So ähnlich wie der Sascha. Okay. Ich dachte, der wäre regelmäßig, aber gut. Das war nicht so genau. Ja, aber heute Show war schon die richtige Überleitung. Ja. Eben gerade kurz vor der Sendung wurde mir noch dieses hier in die Timeline gespült. Und ich habe das extra ein bisschen hochgescrollt, damit uns vielleicht der Algorithmus nicht findet. Aber das ist hier irgendwie so der Stroh-AfDler von der Heute Show, den sie jetzt hier irgendwie kommentieren lassen zum Thema Ukraine und Gendern. Und dann haben sie da diesen Ausschnitt von der von Storch, den wir uns letzte Woche auch angeguckt haben, wo sie halt auch irgendwas von Ideologie und Gender Gaga redet. Und der Welke lässt sich am Anfang drüber aus, dass ja jetzt irgendwie Krieg ist und es gibt Leute, die jetzt über Gendern reden wollen. Wo ich mir auch noch so denke, ja, genau, die AfD ist angekommen und hat gesagt so, ihr gendert doch alle und wir wollen da jetzt mal drüber reden. Und das liegt nicht vielleicht daran, dass wir jetzt feministische Außenpolitik, dass wir die ganze Zeit diesen ganzen beschissenen Dreck seit Jahren hier irgendwie immer weiter voranbringen und jetzt mit der Ampelkoalition das natürlich alles endlich dann mal umsetzen wollen, was wir schon lange fordern und so. Und dass ihr in Wahrheit jetzt Angst alle kriegt, dass dieser Clash mit der Realität, den ihr jetzt hier gerade habt, vielleicht dafür sorgt, dass die Leute mal aufwachen und sich denken so, nee, diesen ganzen Bullshit, den brauchen wir wirklich nicht. Das lenkt uns alles nur ab von den Sachen, die wirklich wichtig sind. Nee, da wird das hier komplett verdreht, auf den Kopf gestellt, ne? Und dann merkt man auch gleich wieder so direkt halt neben, dass es von denen halt eben eine Kampagne ist, um ihren Dreck da irgendwie zu sichern, dass man das auf den Kopf dreht und dann so sagt so, ja, hier ist Krieg, wie könnt ihr es denn wagen, jetzt irgendwelchen Gender-Debatten hier anzufangen? Ist es doch jetzt Krieg? Ja, ja. Aber das ist eure scheiß Gender-Debatte, ne? Wenn diese ganze Scheiße von den Grünen schon seit Jahren durchgesetzt wäre, dann würden wir dann jetzt besser dastehen oder schlechter? Ich glaube mal eher schlechter. Und da würde es jetzt nämlich keine Debatte darüber geben, da kommen wir auch gleich noch zu, über irgendwelche Energiepolitik, was wir vielleicht jetzt wieder zurückdrehen oder so. So, das wäre alles schon lange zurückgedreht und dann wären wir jetzt erst recht tief in der Scheiße. Aber da lieber mal nicht drüber sprechen, ne? Lieber mal so tun, als wären das jetzt die anderen, die jetzt irgendwie damit jetzt um die Ecke kommen oder so. Nee, nee, nee. Hier, kein, ja, nicht, nee, nee, nee, nicht näher hingucken hier, ne? Das ist alles Nazis. Und natürlich wird das in diesem Beitrag hier auch wieder schön mit irgendwelchen Höcke-Sprüchen angereichert, um daraus dann eine ganz widerwärtige Kurve natürlich zu drehen zu irgendwie dem Finanzjudentum, was hier nicht ausgesprochen wird, aber wo halt mit angefangen wird, wo sich dann dieser AfDler hier von der Heute-Show dann natürlich irgendwie wieder stoppt, weil ihm dann natürlich auffällt, dass das aufgeflogen ist, seine Verschwörungstheorie oder so. Ja, 100% grüne Propaganda ist das, ne? Widerwärtig. Also es ist sowas von widerwärtig schon wieder, was sie hier veranstalten. Es ist so ätzend. Und also ja, ich habe ja schon lange nichts mehr gesehen von der Heute-Show, als ich das schon wieder gesehen habe hier. Das ist wirklich so Propagandadreck. Aber von der übelsten Sorte. Und den anderen Leuten das vorwerfen. Ja, ja, genau. Und da habt ihr nicht die von Storch, sondern die Weidel. Und die sagt, redet von Ideologie. Und das ist ja euer Ding auch. Es ist die reine Ideologie. Scheiß Philosophenkönige hier, die jetzt irgendwie denken, jetzt können sie endlich mal loslegen. Und ohne Rücksicht auf Verluste, bitteschön. Oh, scheiße, jetzt fängt ihr irgendwie einen Krieg an. Ja, ja, lassen wir es mal so hindrehen. Als wäre jetzt jedes Infragestellen von diesen Dingen, die sich jetzt offensichtlich erweisen als falsche Ideen, als Ablenkungen, als das Gegenteil von dem, was wir eigentlich machen sollten. Ne, das jetzt mal so hindrehen, als wäre das jetzt nur eine Kampagne von irgendwelchen richtigen, heftigen Antisemiten und Verschwörungstheoretikern, die es jetzt wagen, das irgendwie zu thematisieren, dieses Thema. Ja, ja, genau. Also, widerlich. Widerlich. Ich bin richtig aufgeregt. Ja, dann das nochmal. Manchmal gibt es schon solche Momente, das ist ja dann bei den Propagandamomenten noch ein bisschen häufiger oder intensiver so, dass die Leute eben nicht so richtig lustig sind dann und klatschen oder so, wenn solche Dinge kommen. Da klatscht kein Mensch, da lacht auch kein Mensch mehr. Ich weiß nicht, ob die das immer noch nicht vor Publikum ziehen einfach durch, oder ne? So. Ziehen es einfach gnadenlos durch, ne? Egal wie die Leute das finden, so. Finde ich auch krass auf jeden Fall. Ja, vor allen Dingen, wie sie das halt hinframen. Halt wirklich, ne, sie müssen den Höcke nehmen und ja, oder also vor allen Dingen so tun, als wäre jetzt das Thema Gendern ein Thema, was die AfD sich jetzt überlegt hat, um das jetzt irgendwie da reinzubringen und irgendwie mit Krieg und Frieden zu verknüpfen, wo ihr hier eure feministische Foreign Policy ja hier habt und diesen ganzen Scheiß. Und ich hatte mich eigentlich auch gefragt, wie viele Leute das wohl verstehen oder durchschauen, aber die Reaktion mit dem Lacher lässt da so einiges, da so ein bisschen Rückschlüsse zu, ne? Ja, lass mich doch jetzt hier mal die Überleitung finden zu diesem Feminist Foreign Policy Center, weil okay. Na, also, das ist halt das Ding. Na, das hat hier die Judith Bassert die Woche über auch nochmal rausgeteilt. Ja, wie kommen wir auf Gendern? Ich bin hier beim Center for Feminist Foreign Policy, wo wir hier die ganze Zeit jetzt mit Bescheid worden sind, dass wir feministische Außenpolitik brauchen über die letzten Monate, bis es jetzt halt mit der Realität geclasht ist. Und was haben wir? Countering Anti-Gender Movements ist ja ein Punkt von dem Kram. Climate Justice, Anti-Racism, Demilitarization and Disarmament, Abrüstung. Ne? Abrüstung. Also das Gegenteil von dem, was wir jetzt machen, um uns zu sichern. Das ist das, was ihr wollt. Climate Justice. Also, und das, was euch dazu dann einfällt, ist wahrscheinlich kein Atomkraftwerke mehr oder so. Ja, und vor allem schön, auch jeder darf überall hin auswandern, wenn es bei ihm nur warm genug ist. Ja, ja, es geht ja darum, dass die Industriestaaten ja schon seit 150 Jahren irgendwie den Dreck in den Luft pusten, die anderen Staaten aber nicht so. Ja, ja, die kriegen den Ausgleich erst, so ähnlich mit dem Rassismus, der irgendwie, ne, also 150 Jahre ausgeglichen werden muss. Also es geht vor allen Dingen darum, dass das hier genau diese Ideologie ist. Ne? Und dieser Antirassismus-Kram, was sie hier drin haben, ist der übelste Scheiß. Das ist genau dieser Dreck, mit dem wir hier seit Jahren bombardiert werden, mit Weisheit, Weissein und bla bla bla. Es ist alles diese Scheiße, die halt eben stinkt nach Desinformationskampagne, rüstet mal schön ab und seid mal nicht mehr so weiß und so. Und wem kommt das denn? Kennt mal euren Platz und nimmt mal das Geld raus aus dem ganzen Zeug und legt mal schon eure Waffen ab. So, oh scheiße, jetzt rollen wir hier mit einem Panzer irgendwo rein und ihr könnt nichts mehr machen. Oh, sowas aber auch. Und ihr braucht unser Gas, weil ihr kein nichts mehr selber habt und so. Ja, sowas aber auch. So ein Zufall aber auch. Aber das ist natürlich nicht hier staatsgefährdende Propaganda, auf die wir irgendwie reingefallen sind oder so, wo wir jetzt mal langsam, bevor es zu spät ist, jetzt mal das mal zur Kenntnis nehmen Sollten, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, das ist ja nur die AfD, die ist jetzt irgendwie instrumentalisiert oder so. Es Na, wenn ist du mal Milliarden drüber unglaublich, ne, weil geschüttet, dann die ist gut, könnten ne? es gar nicht Dann ist keiner deutlicher mehr. machen, ne, die auf ihrer beschissenen Webseite. Sie könnten es echt nicht deutlicher machen. Und trotzdem sind das nur die anderen, die böse sind. Und wir müssen schön weitermachen mit unserer Ideologie. Und wenn das jemand kritisiert, dass das eine Ideologie ist, dann ist das ja nur die wahre Ideologie. Ja, ganz genau. Ja, und eine Sache wollte ich noch sagen, und zwar, dass Männer die Wurzel allen Übels sind in dieser Ideologie und dass ja nur diese ganzen außenpolitischen Konflikte die ganze Zeit stattfinden, weil Männer miteinander reden. Wenn Frauen miteinander reden würden, wird das alles friedlich gelöst. Jo, Das ist ja stimmt. auch so ein Bonbon, der dieser ganzen feministischen Außenpolitik zugrunde liegt. Wo kommt das denn jetzt her Ja, hier? Ist das 30.000 von der UNO oder was? Verschwörungstheorien. Nein, es ist dieses Center for Feminist Foreign Policy aus Berlin. Aus Berlin, also eine deutsche Sache sozusagen. Ja. Naja, die sind ja dann auch, machen ihre Sachen auf Englisch da. Die werden noch nicht gut gesehen, ist klar. Und die sind natürlich verdrahtet mit der Böll-Stiftung, ne? Ja, Wo wir auch im das Hintergrund machen die hier das, kann ich das mir vorstellen. andere Center da haben, das für Intersectional Justice mit der Crenshaw und Intersektionalismus und dem ganzen Zeug, Gender-Kram. Aber nein, das ist kein Gender-Kram. Nee, nee, nee, das ist nur die Weidel, die irgendwie Gender-Kram sagt. In Wahrheit haben wir ja gar keinen Gender-Kram. Aber lass mal den ganzen Gender-Kram einfach machen und weil Höcke. Ja, stimmt, okay. Wenn es jetzt so eine Szene der AfD vorgeworfen wird, das irgendwie miteinander in Verbindung zu bringen, und eigentlich sind die es ja, die es in Verbindung bringen, ja. Ja. Ja. Naja. Nicht nur in Verbindung bringen, sondern damit voll das überstülpen sozusagen. Ja, hier kommen wir neben den ganzen politischen Themen auch wieder mal zu kulturellem Unsinn. Das Oho. fällt mir schwer, in der momentanen Zeit da den normalen Ernst und die Hingabe aufzubringen. Aber gut, hier haben wir Cyrano de Bergerac. Ihr erinnert euch vielleicht an die Verfilmung mit Putins bestem Freund Gérard Depardieu mit der langen Nase und so. Und jetzt ist wieder jemand hingegangen und hat das neu verfilmt und hat das Ganze als Musical aufgezogen, was ich ja sowieso schon schlimm genug finde. Aber ihr seht es vielleicht hier in dem Bild, wenn ihr das so ein bisschen hochscrollt. Cyrano hat diesmal keine lange Nase. Cyrano ist diesmal Peter Dinklage. Wenn man überlegt, dass das Original halt das Vorbild, ein Offizier in der französischen Armee war, bin ich nicht ganz sicher, was das Casting von Peter Dinklage für den Film bedeutet, aber inklusiv ist es natürlich. Und wenn du ein bisschen runterscrollst bis zu so einem Bild mit so einem Tor, mit so einem Durchgang, so einem Torbogen, da sehen wir dann auch die zweite Änderung, weil es geht ja in dieser Geschichte darum, dass der gute Cyrano ist verliebt in die schöne Roxane, die wir hier im ersten Bild mit ihm zusammen sehen. Aber er glaubt natürlich, dass er viel zu hässlich oder zu klein, je nachdem, welchen Film man sieht, ist, als dass das irgendwie funktionieren könnte. Und deswegen hat er seinen Kumpanen, dem er dann praktisch, der ist ein bisschen weniger schlau und ein bisschen weniger wortgewandt als Cyrano, also souffliert dem Cyrano praktisch die Liebesschwüre, die er eigentlich selber an Roxane richten würde. Weiß nicht, Chris, scroll mal runter bis zu dem Torbogen, bitte. Damit wir sehen können, was da noch passiert ist. Dass er jetzt klein ist, finde ich irgendwie komisch. Oder ist der Chris vielleicht gerade abwesend? Vielleicht ist der Chris gerade abwesend, kann auch sein. Er sagt auch nicht mehr Tschüss, oder sowas. Und dann, wenn wir ja das Bild jetzt sehen könnten, dann würdet ihr sehen, dass sein Kumpel, mir fällt der Name gerade nicht ein, ist schwarz. Ne? Vollkommen klar. Frankreich irgendwie 17. Jahrhundert und so. Ist er noch kleiner oder warum sieht man den nicht? Nee, der ist auf einem anderen Bild, aber wenn das Chris halt So, gerade nicht okay. da ist und runterscrollen kann, dann können wir leider auch dieses Bild nicht sehen. Ja, warum? Warum kann ich. Lass doch, Für den wenn ihr was Oscar über einen vielleicht. kleinen. Es gibt ja genug Geschichten über kleinwüchsige Zwergnase oder hier Klein Zaches, Skinner, Zinnober oder was auch immer. Ja, ich finde das mit der Nase schon in Ordnung in der Story eigentlich. Der kleine Wuchs ist eine Alles andere muss Beziehungshürde dekonstruiert werden, alles muss hier. zerhackt werden und mit anderem gemischt und wieder anders zusammengesetzt, damit es auch der So Dümmste kapiert, worum es ein bisschen mit den geht. Märchen auch immer, ne? Die mischen irgendwie die Märchen ineinander oder so und denken sich noch was dazu aus, dass keiner mehr die Märchen kennt hinterher. Die sie wirklich waren. Jetzt haben wir den Schwarzen gar nicht gesehen, leider. Aber gut, ihr könnt euch den denken. Gut, oh Gott, warum diese Sortierung? Was? Ja, das hier ist eigentlich nur, wir kennen Hengame, ja, Hengame, das Übliche. Aber ich finde, mit diesem Text hat sie jetzt nur wirklich die Anspruchsbarriere nach unten durchschlagen. Und ich finde, jetzt langsam ist es einfach nicht mehr verhüllbar, dass diese Frau halt ihren Job bei der Taz für das Kolumnenschreiben nicht hat, weil sie eine tolle Kolumnenschreiberin wäre. Wie es ja eigentlich Sinn machen würde, wenn wir in einer vernünftigen Meritokratie leben würden. Da würde die Kolumne, die unterhaltsame Kolumne, jemand schreiben, der unterhaltsam ist und geistreich und dem immer interessante Themen einfallen. Was mag denn dann das Ziel dahinter sein, sich zu beschäftigen? Vielleicht möchte man jemanden non-binären haben, vielleicht jemanden... Der spaltet ein bisschen. Jemand Fett-Positiven, vielleicht was jemand, der mit dem Pronomen they rumläuft, vielleicht möchte man jemand mit Migrationshintergrund, der an ganz vielen Intersektionen solcher Unterdrückungen steht und deswegen hat man Hengame. Aber es kann halt... dieser Artikel geht wirklich auf der ganzen Länge und er ist kurz. Er ist wirklich fucking kurz. Die übliche Hengame-Länge. So, weiß nicht. Das ist so, vielleicht hat das damit zu tun, dass sich die Leute heute nicht mehr für länger konzentrieren können. Nicht mal auf den Text schreiben. Ja, also sie möchte ein Restaurant eröffnen. Es soll One World Dumplings heißen, also eine Weltklöße. Ja, und dann einzige, was sie darf, sind wahrscheinlich deutsche Semmelknödel, ne? Weil das wäre ja wieder anstrengend. Nee, aber sie erwähnt explizit Maultaschen. Also schwäbische Maultaschen, na gut. Ja. Und aber sie zählt halt alles auf. Dimsum, Mandu, Gyoza, Wonton, Ravioli, Tortellini, Pelmenti, Pirogi, bla bla bla. Damit haben wir schon die Hälfte vom Artikel gefüllt. Wollte ich nur sagen, ja. Super. Mit Namen von irgendwelchen Teigzubereitungen. Dann erzählt sie noch, dass sie mal ein süßes Gyoza in einem japanischen Restaurant gegessen hat, dass manchmal mehr Teig und manchmal mehr Füllung an einem Dumpling dran ist. Und dass das für kontroverse Diskussionen in ihrem Freundeskreis geführt hat, dass sie Tortellini und Pelmeni unter Dumplings in eine Schublade einordnen. Und das soll die einzige Fusion sein, mit der man Hengame assoziiert. Das ist ihr letzter Satz. Ich denke, ein Knödel identifiziert werden, okay. Ist machbar, glaube ich. Ist endgültig ja die Offenbarung, der Offenbarungseid der Taz. Diese Frau schreibt da nur, weil sie gewisse unveränderliche Eigenheiten aufweist oder selbst zugeschriebene Eigenheiten aufweist. Sie schreibt nicht wegen ihrer guten Themen, sie schreibt nicht wegen ihres Stils oder ihrer geistreichen Bonmots, nichts davon. Sie schreibt da nur, weil sie auf dem Ticket surft. Und das ist nicht gut für die Medien, das ist nicht gut für die Kulturlandschaft. Und wir haben viel zu viele von diesen Leuten, die auf diesem Ticket surfen oder anderen Unterdrückungstickets und LGBTQ-Tickets und irgendwas, die an Positionen sind, die sie einfach nicht verdient haben, gerade im Kulturbereich. Schwul sein ist keine Errungenschaft, ist keine Leistung, ist kein Alleinstellungsmerkmal. Das einfach nur, also schwul in dem Fall wirklich nur als ein Beispiel von vielem herausgepickt. Ich habe absolut nichts gegen Schwule. Amazon setzt ja seine Filme auf. Es ist nichts, so, ne? Weswegen man einen Job kriegen sollte oder nicht. Ja. Es sei denn, es geht irgendwie um das Arbeiten in der Schwulenkneipe oder so. Das ist keine Qualifikation. Und wir sehen hier bei dem Ergebnis, bei dieser Armseligkeit einer Kolumne, dass es auch keine gute Idee ist, nach den Gesichtspunkten Arbeitsplätze zu verteilen. Aber ich muss ehrlich gesagt sagen, um in einer Schwulenkneipe arbeiten zu können, muss man nicht schwul sein. Und ich glaube, das wäre auch tatsächlich Diskriminierung. wenn das so wäre. Ja, nee, aber ich meine, wahrscheinlich würde jemand, der halt hilft, aber würde jemand da besser reinpassen, wenn er halt dem Publikum ähnlich ist, gehe ich mal. Ja, aber ich meine, das kann die Person ja selber entscheiden. Wenn sie in der Gay-Bar arbeiten will, dann denkt, die kann da einen guten Job machen. Warum sollte das Geschlecht oder beziehungsweise sexuelle Orientierung im Weg stehen? Genau dafür ist das Gleichbehandlungsgesetz ja ursprünglich gemacht worden, nur halt für den gegenteiligen Fall. Girl, I wanna take you to a gay bar. Tja. Ich habe die ganze Zeit so zwei Worte im Hinterkopf, wo wir diesen Artikel besprochen haben. Cultural Appropriate, ich komme nicht drauf. Ich komme auch nicht drauf. Ne? Wenn man so ganz viele Kulturen zu einem zusammenfasst, um damit irgendwie ein Geschäft aufzumachen. Mir wird es noch einfallen. Oh ja, oh ja. Ein schwarzer Moment für den Rechtsstaat. Ja, ich hatte ja schon einmal über das über die Gesetzesänderung gesprochen, dass im Endeffekt der Rechtsgrundsatz, dass wenn jemand rechtskräftig verurteilt wurde, dass er nicht wieder verurteilt werden darf, idem heißt es, glaube ich, der wurde von der letzten Koalition in einer der letzten Sitzungswochen aufgeweicht und jetzt ist es so, wenn neue Beweismaterialien wie beispielsweise in diesem Fall DNA-Beweismittel auftauchen, dann darf eine rechtlich freigesprochene Person tatsächlich wieder angeklagt werden, wenn die Staatsanwaltschaft der Meinung ist, dass eine Verurteilung wahrscheinlich ist. Also wie ein PCR-Test, ne? Also da werden so viele Rechtsstandards gebrochen, weil die Staatsanwaltschaft entscheidet, er wird wahrscheinlich verurteilt werden und das ist ein Kriterium, dass er überhaupt angeklagt werden darf. Da wird der Prozess komplett auf den Kopf gestellt und die Person wird halt nochmal angeklagt. So, und jetzt hat es einen konkreten Fall gegeben, wo das umgesetzt wurde. Und zwar, ich find leider meine Seite gerade nicht, wo ich das habe. Deswegen, doch, jetzt habe ich es. Im Endeffekt gab es 1983, also vor 39 Jahren, gab es einen Mord und eine Vergewaltigung, wo der Angeklagte freigesprochen werden musste aufgrund von Mangel von Beweisen, allerdings auch rechtskräftig, also ohne, dass der Fall nochmal aufgenommen werden konnte. Allerdings gab es jetzt eine Petition von 180.000 Leuten, die gesagt haben, dieser Herr muss nochmal wieder angeklagt werden, da neue Beweismittel von der Opferfamilie quasi ans Tageslicht gebracht wurden, sprich ein Stück Papier, wo Sperma des Täters drauf gefunden wurde und das soll ihm zugeordnet werden können. Der Herr sitzt jetzt wieder in Knast, Untersuchungshaft, weil Fluchtgefahr bestehen könnte. Und das Ganze ist im Endeffekt ein sehr krasser Fall, weil er die komplette rechtsstaatliche Methode auf den Kopf stellt. Dem Herrn jetzt auch noch Fluchtgefahr vorzuwerfen beispielsweise, nachdem das Gesetz und die Wiederaufnahme schon länger im Raum stand. Ich meine, wenn er hätte fliehen wollen, hätte er das schon längst gemacht. Aber es ist das ist jetzt meine persönliche Meinung. Und so argumentiert auch der Strafverteidiger. Und das ist einfach ein riesiges, großes Problem, weil es immer noch nicht klar ist, ob diese Gesetzgebung überhaupt weiter Bestand haben wird. Es kann jetzt wirklich sein, dass dieser Herr die einzige Person wird, die aufgrund dieser Gesetzesgrundlage verurteilt wird und dann wird das Gesetz wieder abgeschafft, weil es nicht verfassungskonform ist. Meiner Meinung nach ist es definitiv nicht verfassungskonform. Der aktuelle Justizminister, Buschmann ist das, glaube ich, hat auch gesagt, das wird überprüft und wird wahrscheinlich nicht in der jetzigen Form Bestand haben können in der Zukunft. Das ist wirklich ein Fall, da kann sich jeder nur an den Kopf fassen, der so ein bisschen Ahnung hat, wie Gerichtsprozesse und solche Anklageverläufe überhaupt zustande kommen und welche Hürden da von den Staatsanwaltschaften übersprungen werden müssen, um das machen zu können. Das ist hier, ich will jetzt nicht sagen, schon fast willkürlich gewesen, von der Staatsanwaltschaft das zu machen, aber die haben halt diese unsichere Rechtslage ausgenutzt und haben gesagt, okay, der Anstand bzw. die Sicherheit der Rechtspflege würde gebieten, dass wir jetzt warten, bis das abschließend geklärt ist. Aber nein, die haben auf das Gaspedal getreten und die Anklage jetzt durchgeführt. Ja, wunderbar. Bester Rechtsstaat. Bester Rechtsstaat. Das Netz.de ist teilweise europarechtswidrig. Kommen wir zu einem etwas ausgewogeneren Gerichtsurteil, und zwar das Amtsgericht Köln hat Amtsgericht Köln, Verwaltungsgericht Köln, ne? Muss ich selber nochmal gucken. Verwaltungsgericht Köln hat entschieden im Fall Facebook und Meta gegen die Bundesregierung, dass die Vorschriften des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes für die derzeit nicht angewendet werden dürfen. Es geht im Endeffekt darum, dass Nutzerdaten, IP-Adressen und Portnummern an das Bundeskriminalamt weitergeleitet werden müssen. Das ist ja schon seit dem 1. Februar quasi in der Umsetzung begriffen, wurde aber quasi ausgesetzt, bis die gerichtlichen Entscheidungen quasi durch sind. Das ist jetzt die erste gerichtliche Entscheidung. Es wurde nicht vollumfänglich Facebook und Meta recht gegeben. Im Endeffekt ist es so, dass gesagt wurde, weil diese beiden Unternehmen Rechtssitze in Irland haben, gilt das europäische Herkunftslandprinzip. Das heißt, das NetzDG ist ein deutsches Gesetz und kein irisches Gesetz. Darum darf es nicht angewandt werden auf diese Firmen. Beziehungsweise die dürfen sich darauf berufen, dass es, ne, europaweit tätige Firmen laut E-Commerce-Richtlinie eigentlich nur solche Gesetze einhalten müssen, die an ihrem europäischen Hauptsitz, beispielsweise in Irland, gültig sind. Es gibt Ausnahmetatbestände dafür, die sind allerdings im NetzDG nicht definiert worden. Da hat das Gericht im Endeffekt gesagt, die Bundesregierung könne sich nicht auf Ausnahmen von diesem Prinzip berufen, da der Gesetzgeber weder das für Ausnahmen, also von Ausnahmen vom Herkunftslandprinzip, vorgesehene Konsultations- und Informationsverfahren durchgeführt habe, noch die Voraussetzungen eines Dringlichkeitsverfahrens vorgelegt hätte. Das heißt, das deutsche Gesetz könnte für die irischen Firmen angewandt werden, allerdings sind da die Ausnahmetatbestände noch nicht denen übermittelt worden und deswegen gibt es einfach eine rechtliche Grauzone. Und weiterhin ist es so, dass das Bundesamt für Justiz die europaweite Durchführung dieser NetzDG-Kriterien bei allem, was in Deutschland abrufbar ist, durchführen soll, widerspricht halt auch im Endeffekt den ganzen europarechtlichen Rahmenbedingungen, weil es eine europäische Behörde sein muss oder die einzelnen Landesbehörden, in dem Fall Google und Meta, wäre es dann halt die irische Justizaufsichtsbehörde, die im Endeffekt alles formal. Ja, nicht die deutschen Behörden, die irische Behörde. Ne? Das Oberverwaltungsgericht wird auch nochmal über das NetzDG entscheiden. Das ist die nächste Instanz, die jetzt da angehört wird. Und ich gehe einfach davon aus, dass diese Lücken, dieses Konsultationsverfahren, was fehlt, die Ausnahmetatbestände noch ins Gesetz geschrieben werden, aufgrund der Empfehlung der Gerichte. Und dann wird das NetzDG weiter durchgesetzt. Weil, wie gesagt, es wird hier nicht gestoppt, weil das NetzDG einfach ein datenschutzmäßiges Monstrum ist, was nur der Kontrolle der Bevölkerung dienen kann, ja, und absolut willkürlichen Kriterien ausgeliefert ist, was ist jetzt zu beanstanden, was ist nicht zu beanstanden, sondern es ist einfach formal juristisch nicht in Ordnung und kollidiert mit geltendem Europarecht. Wenigstens könnte man ja verlangen, dass die handwerklich ordentlich arbeiten, aber es war ja von Anfang an klar, die haben dieses NetzDG mit heißer Nadel gestrickt. Es ist ja nicht das erste formal juristische Problem, was es damit gab. Ja, die Hoffnung bleibt, dass die Leute irgendwann einsehen, okay, wir mussten hier so viele Sachen zurechtbiegen, um das irgendwie rechtmäßig zu machen. Vielleicht war es doch keine gute Idee. Aber der politische Wille ist da und der politische Wille bestimmt. So viel zu NetzDG. Haben sie ja den Frauen versprochen damals bei der Böll-Stiftung. Die brauchen ja ein hartes Instrument, sonst können die ja ihrer Stiftungstätigkeit nicht mehr nachkommen. Ja, die Feministinnen wollten eine Haftungsregel, dass wenn das da irgendwo steht und die lassen das da stehen, dann kriegen die eine Strafe fällig. So, Haftung ist das dann. Verstehst du? Ursachen, Verursacherhaftung oder so. Verursacherverhaftung. Ja. Herkunftsprinzip, Herkunftsmeinungsprinzip. Ja. So, und wenn man schon mal sauber macht in seinem Laden, nicht, ist ja jetzt wieder Zeit für einen Frühjahrsputz. Hat YouTube ja letzte Woche hier RT rausgeputzt. Und wie heißt das andere Ding? Sputnik oder was? Die russischen Staatsmedien rausgeputzt bei YouTube. Und jetzt, diese Woche waren die Impfgegner dran. Mhm. Unter anderem der Robert F. Kennedy Jr. Mhm. Warum darf man da nicht gegen das Impfen sein? offensichtlich nicht. Also YouTube sagt natürlich, es geht hier darum, dass sie Fehlinformationen vorbeugen wollen. Nach eigenen Angaben haben sie bereits 130.000 Videos zu dem Thema gelöscht. Neben Kennedy wurde auch Joseph Mercola gesperrt, den die New York Times als einflussreichsten Verbreiter von Coronavirus-Falschinformationen im Internet bezeichnet hat. Weiter die Ärztin Sherry Tenpenny. YouTube sagt, wir haben stetig gesehen, wie falsche Behauptungen über Coronavirus-Impfstoffe sich ausdehnen zu Falschinformationen über Impfstoffe grundsätzlich. Wir sind jetzt an einem Punkt, an dem es wichtiger ist denn je, die Arbeit, die wir mit Covid-19 begonnen haben, auf andere Impfstoffe auszuweiten. Und das war eigentlich der Satz, der mir ein bisschen Angst gemacht hat, weil damit kannst du ja eigentlich dann alles, ne? Weil 7 Degrees of Kevin Bacon, alles ist mit allem verbunden, das Private ist politisch. Warum sollte man dann nicht auch anfangen, weitere Themenfelder einfach zu löschen? Ne? Was weiß ich, kritische Podcasts zu Gesellschaft und Politik und Gamergate zum Beispiel oder so. Ich meine, die Leute werden sich das, die werden sich diese, selbst wenn das falsch ist und so weiter, ich verschwöre, die werden sich das trotzdem sich immer erzählen. Dann. Und das ist nicht ganz so schnell, dann jetzt nicht ganz so eine Reichweite, aber es pflanzt sich schon gut fort, auf jeden Fall. Und dann machst du da auch nichts mehr gegen argumentativ, weil dann reden die sich das eben ein und fertig. Ne? Und jetzt kann er mehr da, der eben dagegen reden kann, dann, weil er es ja nicht liest, weil er nichts irgendwo stehen darf. Ne? Hm. Also ich finde, das ist ganz schädlich. Ne? Also, ja, und vor allem auch, die werden sicherlich aufhören, dann, die Leute damit hier, das Emskirchener Drehstrom-Projekt sagt schon halt, was wäre, wenn man die falsche Information über den Gender Pay Gap sperren würde, ja, zum Beispiel. Hm, ja. Genau. Oder Leute wie Erich von Däniken. Den gesamtes Geschäftsmodell ist halt, wir denken uns was aus, so könnte es gewesen sein, schreiben das auf und verkaufen das möglichst vielen Menschen. Fantasie ist Ancient Aliens und wie diese Sachen alle heißen, die mit diesem Modell fahren. Warum werden die denn nicht gesperrt? Das ist doch auch gefährlich, wenn dann die Leute denken, die Ägypter hätten die Pyramiden gar nicht selber gebaut. Wo hört das auf? Wann können wir aber, sind Religionen davon ausgenommen? Weil in dem Buch steht, der Typ hätte aus zwei Fischen 1000 gemacht. Wir wissen alle, dass das nicht geht. Wo ist dann mal Schluss, YouTube? Aber werden wir wohl noch vielleicht miterleben. Ne? Wer weiß. Der Elon Musk fällt mir dazu ein. Der Elon Musk hat ja auch getwittert, man hätte ihn gebeten, Russia Today halt von dem Netzwerk runterzunehmen oder in dem Netzwerk zu sperren, das über seine Starlink-Satelliten läuft. Und er hat gesagt, nö, ich bin radikal für freie Meinungsäußerung und deswegen wird das nicht passieren, egal wer das von mir möchte. Da kommt er bestimmt auch mal den Knast, vielleicht wird sein Geld eingefroren oder sowas. Möglich. Ja. Ich muss den Gegner finden. Corona. Da, ja gut, ich meine, jetzt sogar eine Fehlmeldung. Ich stehe Musk gegenüber wie viele andere Leute, aber solchen Aussagen stehe ich kritisch gegenüber, weil in der Tat ist er nicht unbedingt der Verfechter von Meinungsfreiheit überall auf der Welt. Und naja, egal, anderes Thema. Ah, Corona-Pandemie. Als die Medien in den Lockdown gingen. Fallanalyse eines Medienversagens. Das ist ein längerer Artikel von Heise Telepolis und im Endeffekt geht es um die ganze Thematik, ist es jetzt ein zoologischer Ursprung oder ein Laborursprung des Coronavirus? Das ist ja wieder, nachdem das Thema sehr lange als geregelt galt, weil halt sehr viele Prominente gesagt haben, das kommt vom Tier, das ist ein zoologischer Ursprung. Jeder, der was anderes sagt, redet Blödsinn. Das ist ja jetzt nicht mehr der Stand der Mediendiskussion und der Stand der Wissenschaft war es sowieso nicht, aber es ist weiterhin der Stand der Politik. Und der politischen Diskussion. Und dieser Artikel, der anhand von ganz vielen Quellen zeigt ja die ganze Diskussion von Anfang an, wie sie gelaufen ist, wie halt im Endeffekt das erst quasi mit sehr wenigen faktischer Untermauerung wegdiskutiert wurde. Das kann nichts mit dem Labor zu tun haben. Und dieses Thema dann halt immer mehr Hand und Fuß gewonnen hat. Vor allem im Ausland, in Deutschland, ist es halt auch hier ist das Thema ja sehr eingeengt. Und ich denke mal, wenn man einen Artikel veröffentlicht, hier sind es nochmal alles konkret warum das Labor der Ursprung ist, dann würde der wahrscheinlich mit Fake News auch mittlerweile gesperrt werden oder zumindest ein Warnlabel bekommen. Das passiert in dem Artikel nicht. Hier geht es nicht, wir werden diese Frage nicht klären, weil sie auch die Wissenschaft nach wie vor nicht geklärt hat. Aber wir werden der Frage nachgehen, wie es sein kann, dass Medien, die sich als Inbegriff der vierten Gewalt, also in einer machtkritischen Wächterfunktion sehen, sich für eine der beiden Theorien entschieden haben und diese lange als absolute Wahrheit verkündet. So, und deswegen einfach nur als Leseempfehlung, wer sich das Thema noch mal ein bisschen zu Gemüte führen will, dass man, weil in dem Artikel werden einfach wirklich beide Seiten auch noch mal dargestellt und dann kann man sich am Ende selber überlegen, wer argumentiert denn hier besser, und vielleicht ist die Wahrheit einfach noch nicht bekannt und man sollte nicht voreilig irgendwelche Leute verurteilen, dass sie Blödsinn reden. Ja, und da wird unter anderem der Drosten auch beschuldigt, mit anderen zusammengearbeitet zu haben, dass man das eben unterm Tisch hält oder so. Und dagegen möchte er jetzt juristisch vorgehen, dass man das nicht mehr behaupten kann. Kann wohl auch nicht dagegen vor oder kann wohl auch nicht irgendwie sicherer als andere sagen, dass das jetzt so ist oder nicht, aber möchte sich das auch nicht irgendwie vorwerfen lassen. Ob ihm das vorgeworfen werden kann, das versucht ja wohl gerade der amerikanische Kongress rauszufinden. Das weiß ich aber nicht genau, wie der Stand der Dinge ist. Ja, der Drosten versucht erstmal diese Veröffentlichung zu unterbinden. Finde ich auch ein bisschen zimperlich, sagen wir mal so. Immerhin läuft das ja wahrscheinlich noch. Oder vielleicht haben sie das freigesprochen, aber es wäre bekannt geworden. Verstanden habe, ist ja auch der Vorwurf, dass er sich ja an dieser öffentlichen Publikation da beteiligt hat, wo sie ja quasi gesagt haben, dass das nicht sein kann mit dem Labor. Und dass er quasi als Verschwörung gedreht haben und da ist ja sein Name da auch gefallen. Also als einer der Autoren von diesem Lancet-Magazin. Ja, genau, das war ja nochmal was anderes als diese Untersuchungskommission, die in China selber war und dann mit dem Ergebnis kam, dass das so unwahrscheinlich wäre oder so. Und die sind ja angeblich dann von der chinesischen, oder bei dieser Untersuchung von den chinesischen Behörden so gedrängt worden, da nichts Böseres reinzuschreiben. Aber das Ganze nochmal dann im Lancet zu veröffentlichen, dass das auf jeden Fall auch so ist, ist natürlich schon nochmal eine andere Nummer. Weiß ich nicht genau, ob er sich dagegen wehren kann, juristisch, ob er das wirklich unterbinden kann. Vielleicht ist der Cicero ja darauf ankommen, dann vorne mit einem Rechtsstreit. Weiß ich nicht, mal sehen. Ja, dieser Artikel im Lancet, der vom Drosten auch immer aus der Schublade rausgezogen wird, ja, lest das doch mal und da kann man doch wirklich gar nichts mehr sagen. Der Punkt ist halt der, dass es ist nicht so, dass es überhaupt gar keine Anzeichen gibt, dass es aus dem Labor kommen könnte. Deswegen ist es nicht klar. Und der tierische Ursprung ist weiterhin nicht nachgewiesen und normalerweise kann man sowas nach einer gewissen Zeit nachweisen. Ja, ich erinnere mich auch an eine Diskussion. Man weiß nicht, was es ist und wer behauptet, die Wahrheit gepachtet zu haben. Der Schwanke vom ZDF, dieser Wettermann. Ja, interessant, überhaupt grundsätzlich über dieses Thema auch zu reden, weil das beides, ob das jetzt der Ursprung vom Coronavirus ist, sei dahingestellt, aber beides ist ja eine Gefahr für uns. Es kann ja beides sein, dass aus dem Labor irgendwas entwischt, was ja in der Vergangenheit sogar schon mal passiert ist, oder dass durch den Kontakt von Menschen mit Wildtieren sowas entsteht. Und die Diskussion wurde ja geführt, es wurde totgeschwiegen, die Laborsache wurde behauptet, es kann gar nicht sein, aber gleichzeitig wurden ja auch keine Policy-Entscheidungen gemacht, dass man sagt, okay, wenn wir jetzt wirklich glauben, dass die Zoologe oder Zoonose der Ursprung ist, dann müssen wir doch jetzt alle Anstrengungen international darauf richten, dieses Problem zu beseitigen. Und das ist ja nicht passiert. Naja, nur meine Gedanken. Ja, ich meine, was ich sagen wollte, der Schwanke, der hatte mal behauptet, das hätte mit den Nerzen irgendwie zu oder die Nerze wären unter anderem Tiere, bei denen was nachgewiesen hätte, dass das möglich ist, überhaupt so eine Wandlung des Virus von Mensch zu von Tier zu Mensch. Mit den Nerzen, die haben sie ja dann, glaube ich, ausgelöscht. Es ist möglich, dass es wechselseitige Infektionen gibt, deswegen wurden die ganzen Nerze ja in Dänemark beispielsweise umgebracht. Genau, das meine ich ja auch. Ne? Und der hat ja die angeführt als Nachweis, dass das eben geht im Prinzip. Aber ja, das ist eigentlich auch klar gewesen, ja. Ja, aber wenn das jetzt wirklich von diesem Wet Market kommt, warum hat China die Wet Markets dann nicht zugemacht? Weil die Gefahr besteht ja weiter. Das ist genau das, was ich meine. Wir sollten beide Gefahren mit Policy-Entscheidungen gegenwirken. Egal, ob das Coronavirus da jetzt kommt oder nicht, wenn wir die Gefahr sehen, müssten wir doch theoretisch dagegen vorgehen. Ja, die haben aber wenn man weiß, dass es nicht von dem Wet Market kommt, dann geht man auch nicht dagegen vor. Ne? Naja, kann man sehen. Ja, kann man ableiten draus, was man will. Können dann Leute wieder was von Verschwörungstheorien sagen. Aber solange uns nicht alle Fakten vorliegen, können wir halt nur Theorien. Zumindest sind das Fragen, die man den Leuten stellen kann und zu denen man irgendwie auch eine normale Antwort erwarten könnte, sozusagen. Ja, sollten sie eigentlich bringen können. Der Kongress wird das schon machen, sagen wir mal so. Der wird das schon nachhaken. Das dauert sicher ein bisschen, aber ein Ergebnis wird da irgendwann aber rauskommen. Schauen wir mal. Ja, hier mal eine Geschichte. Wir hatten ja das mit diesen, welcher war das, BKK Pro Vita, genau, diesen offenen Brief an das Paul-Ehrlich-Institut, wo es darum ging, dass in den Statistiken dieser Betriebskrankenkasse halt deutlich höhere Impfnebenwirkungen ausgewiesen waren, als sie die Statistiken des Paul-Ehrlich-Instituts als es da rauszuholen war. Und ja, wie man sich das so vorstellt, jetzt ist derjenige, der dafür verantwortlich war, also der Chef dieser BKK, ist entlassen worden. Auch noch bevor es zu dem klärenden Gespräch mit dem Paul-Ehrlich-Institut kommen konnte, das schon angesetzt war. Das wird jetzt sein Nachfolger, sein bisheriger Stellvertreter bestreiten. Ich hatte eigentlich einen anderen Artikel eingereicht, der war ein bisschen kontroverser und da war ein bisschen mehr Informationen auch drin zu beiden Seiten der Diskussion. Hier haben wir den Tagesschau-Artikel, der nur eine Seite kennt eigentlich. So was aber auch die Tagesschau ausgerechnet. Das ist so unabhängig immer sonst. Ja, also und die Argumentation baut sich darauf aus, dass angeblich derjenige, der diese Datenanalyse durchgeführt hat, der Querdenker-Szene nahesteht, der sei schon mehrfach mit fragwürdigen Methoden und stimmungsanheizenden Analysen aufgefallen. Der hat sogar ein Buch geschrieben über die Intensiv. Dieser Lausen, ne? Hier. Und das ist natürlich, das reicht ja schon. Ne? Der hat kritisch dem Ganzen gegenübergestanden. Also ist das, was er da aufgedeckt hat, wohl auch nicht richtig. Da muss man den Kopf abhacken, der das ermöglicht hat. Und das hat man dann auch schnell getan. Und zu dem Gespräch mit dem PEI gibt es bisher keine Informationen, die man einsehen könnte, wo man dann mal schauen könnte, was für Argumente da ausgetauscht worden sind. Der Reitschuss hat das auch in der Pressekonferenz nochmal thematisiert und hat die Antwort bekommen, dass da eben Sachen mit oder Krankmeldungen mit einbezogen wurden, die der Meldung nicht wert gewesen wären, so nach dem Motto, da kommt einer mit Kopfschmerzen nach der Impfung und dann wird das eben als Kopfschmerzen nach der Impfung abgerechnet. Das heißt nicht, dass das eine Impfnebenwirkung ist, eine schädigende oder so. So ist das ja, glaube ich, gemeint. Und das ist aber irgendwie auch so ein bisschen das, was man vielleicht dem Typen da auch wirklich ein bisschen vorwerfen kann. Was gibt neben diesen Codes, die wir da gesehen haben letzte Woche, gibt es auch noch so Untercodes, die dann eben ein bisschen spezifizieren. Und da hätte man sich vielleicht auf die schwierigeren Sachen irgendwie ein bisschen mehr konzentrieren können. Außerdem hat die nicht auch gesagt, dass ob dann wirklich immer noch so ein Unterschied besteht, das wäre dann vielleicht die Frage gewesen. Hat die nicht vor allen Dingen gesagt, dass dieses ganze Melden auch sehr zeitaufwendig ist und dass, wenn sie das alles machen würden, melden würden? Es ist die Meldung ans PEE. Das ist das Meldung ans Paul-Ehrlich-Institut. Die dauert eine halbe Stunde. Ja. Aber eine Abrechnungsmethode auszuwählen, das geht irgendwie am Rechner wohl mit dem Dropdown-Menü. Ja, das müssen sie ja eh machen, damit sie ihr Geld bekommen. Also. Ja, aber die Abrechnung, also das hat ja der Mama gerade gesagt, mit der Abrechnung, dann klickst du dahin und dann wandert diese Statistik auch zu der Krankenkasse. Aber für das Paul-Ehrlich-Institut musst du dir nebenbei eine halbe Stunde Zeit nehmen. Ja, das meine ich doch. Und das war doch auch eines der Argumente, die sie hatten, warum sie gesagt haben, dass, also wie sie darauf gekommen sind, dass es da einen Unterschied gibt, in diesen, dass die Statistik vom Paul-Ehrlich-Institut halt eine Schwäche hat. Weil, ich fände es halt insgesamt gut, wenn da transparenter kommuniziert werden würde, weil eigentlich ist man uns das schuldig, weil wir bezahlen sowohl die Krankenkasse als auch das Paul-Ehrlich-Institut. Ja, warum der jetzt gekündigt wurde, das erklärt sich nicht von selber. Also diese Aussagen mit diesem Bezug zur Querdenker-Szene sind dafür natürlich ein bisschen wenig sozusagen. Ja, aber gut, du weißt doch, das Kontaktschuld ist die beste Schuld, wenn es ums Canceln geht. Auch klar, die Frage, wie viele Leute der hat auch mal einen Tweet von Don Alfonso geliked, der Typ. Und zack, ist er weg. Eine Frage zu dem Artikel noch. Wurden diese Daten, die dort ausgewertet wurden, wurden die veröffentlicht, dass sie mal überprüft werden konnten von irgendwem? Oder wurde einfach nur auf die Person rumgehackt und dabei wurde es belassen? Es gab halt diesen offenen Brief. von ja, dieser BKK. Ich weiß nicht, ob es dazu auch eine komplette Daten... Ja, er hatte da was veröffentlicht, hatte aber diese habe ich ja letzte Woche eigentlich gesehen, diese Curves, die er gezeigt hat. Dafür hat er eben nicht diese Unterkategorien ausgewählt. In den Krankenkassen ist, dass es ja Patientendaten sind und die sind ja besonders datenschutzrelevant. Ja, deswegen wäre interessant, wenn der Daten veröffentlichen könnte. Aber das alles, ach, naja, gut, du kannst die schon dementsprechend anonymisieren. Das ist ja nicht das Problem. Also es geht ja hier wirklich nur um eine Spalte sozusagen aus der Tabelle. Das kannst du ja nein, es geht um drei Spalten. Da haben sie nämlich irgendwie eine Nebenwirkung nach Impfung. Boah, dann haben sie noch irgendwie eine Impfwirkung unerwünscht oder sowas. Und dann haben sie noch eine dritte oder vierte Kategorie eingeführt mit Covid-Impfungen und Nebenwirkungen. Also so einfach ist das dann doch nicht. Und wie gesagt, da die Unterspezifizierung, was es denn nun genau war, ob es jetzt irgendwie, was weiß ich, Erbrechen war, was man vielleicht schon ein bisschen eher nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte, glaube ich, als ein bisschen Kopfschmerzen oder Schmerzen an der Einstichstelle. Hätten wir zum Beispiel rausnehmen können, aber es ist eben halt nicht passiert. Trotzdem kann man sich die Daten ja nochmal dann miteinander angucken und gucken, was sind das denn jetzt für Fälle? Sind die jetzt wirklich, sind das wirklich alles nur Kopfschmerzen gewesen oder sind das nicht wirklich viele schlimmere Sachen? Ja, rausfinden will da eben immer nicht jeder was. Und hier der Artikel mit dem Streeck, der hatte auch einen anderen Titel, nämlich von der Weile hatte der einen anderen Titel, nämlich dass er irgendwelche Studien machen möchte noch und das vorschlägt. Man statt irgendwelcher Maßnahmen panischerweise dann lieber erstmal nochmal genau guckt, was denn so ist und wo denn wie viel ist und so weiter und wie sich es verbreitet. Also es gibt da viele Dinge, die man da rausfinden kann immer noch. Was er jetzt hier von Sommerreifen, Winterreifen sagt, geht wohl an die Maske. Und ja, wenn jetzt irgendwie alles wegfällt, nur die Maske bleibt, also finde ich das jedenfalls auch doof. Und mindestens im Sommer, ja, oder im Winter. Der sich dann gefährdet fühlt, ne? Aber es wird eine Vorschrift geben, wir werden das machen müssen und das finde ich so ein bisschen, also immer noch bescheuert, ne? Keine Ahnung, überall machen sie es weg. Ja, nachdem der Herr Buschmann ja heute auch zurückgerudert ist und gesagt hat, es wird eine weitere Lockerung der Regeln geben und nicht das, was er uns versprochen hat, nämlich dass zum 20. März alle Regeln fallen werden. Ja, hat er denn das gesagt? Weil ich sehe hier immer nur das Wort zurückfahren und alle Leute interpretieren das, wie du es gerade hast. Ja, was von einem definitiv Ende aller Maßnahmen geredet. Das hat er gesagt. Aber, dass es aber immer noch eine Hintertür hat oder so, dafür kennen wir die Jungs ja. Ne? Ja, aber was ist denn jetzt konkret die Abweichung vom Ende aller Maßnahmen? Ich denke mal, weil halt dann wieder, da wird dann wieder gesagt, da müssen wir aber die Masken doch noch und vielleicht doch noch 2G da und 2G plus hier und alle Maßnahmen enden spätestens mit dem Frühlingsbeginn am 20. März 2022, sagte der parlamentarische Geschäftsführer der FDP. Ja, oder es geht dann halt einfach nur die Verantwortung über vom Bund auf die Länder oder sowas. Ja, das ist doch die ganze Zeit schon so im Endeffekt. Ja, aber das ist wortwörtlich. Also es geht nicht um Zurückfahren oder irgendwas. Was er jetzt sagt, ist halt Zurückfahren. Ja, aber was? Aber ich glaube nicht, also ich glaube, das ist ein Euphemismus für, wir können leider doch nicht alle Regeln aufheben. Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Das möchte ich dann der schon. Punkt ist der, dass die Regeln ja nicht aufgehoben werden, sie werden nur außer Vollzug gesetzt. Ja, die Regeln sind ja jetzt in verschiedenen Landes- und Bundesgesetzen verankert, die gehen auch nicht mehr weg. Die können jederzeit wieder reaktiviert werden. Das ist wie mit der Wehrpflicht, nur ausgesetzt. Und dann Sahnetüpfelchen kommt dann die Impfpflicht oben drauf nächsten Monat, nächste Woche. Hier haben wir noch eine weitere gute Nachricht zum Thema Corona. Offensichtlich gibt es Krankenhäuser, die bei den Freihaltepauschalen für die Betten massiv gelogen haben. Wenn man dann liest, ein 600-Betten-Krankenhaus kann auf diese Weise leicht 50.000 Euro Freihaltepauschale pro Tag kassieren. Jedes zweite Krankenhaus hat über diese Pauschalen Geld verdient. Und jetzt gibt es halt eine Strafanzeige gegen zwei große deutsche Krankenhäuser im Raum Saarland, die wohl insgesamt 18 Millionen Euro eingenommen haben aus dieser Geschichte. Ja, und da wie bei allem bei Corona das Ganze ein Schnellschuss war mit dieser Intensivbetten-Freihaltepauschale, hat man halt auch vergessen oder versäumt oder halt in der Eile das nicht gekonnt, dort vernünftige Überwachungsinstrumente zu installieren. Der Sachverhalt sollte öffentlich gemacht werden. Handelt es sich bei den hier involvierten Kliniken doch um 2 von ca. 100 Kliniken, die gleichartig vorgegangen sind. Mögliche Verschwendung eines Milliardenbetrags steht im Raum. Wir können leider nicht so genau erfahren, wie das passiert ist, weil das noch im Zusammenhang mit den Ermittlungen offenbar nicht offen gesagt werden soll. Aber die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Subventionsbetrug eingeleitet. Ja. Betroffen ist laut Wirtschaftswoche das Asklepios Klinikum Schildautal in Seesen. Ja. Das ist eine Frage der Anzahl. Ne? Der Anreiz war ja geschaffen, die haben das dann gemacht und ja, vielleicht zu viele dann einfach. Gelegenheit macht Diebe. Genau, im Prinzip ist das ja so eine Sache. Ich meine, das wird gefördert und dann nimmt man die Förderung mit, dann ist das ja eigentlich kein Betrug mehr, ne? Auch wenn man es nicht gebraucht hat. Ja, aber es ist ja, genau. Hier sind ja schon Zahlen manipuliert worden, um den Betrag zu erhöhen. Also sie hätten natürlich ganz normal diese Sachen einsammeln können, aber halt nur unter gewissen Bedingungen. Und wenn man diese Bedingungen halt faked, dann ist es halt kriminell. Ja, ja, kriminelles kostet immer Geld und deswegen müssen die Versicherten dann mal wieder in die Tasche greifen und einen Zusatzbeitrag beraten. Wahrscheinlich auch kommendes Jahr. Und der gesetzliche Krankenversicherungsverband, Spitzenverband, warnt da eben vor einem Anstieg dieses Beitrags. Ich weiß nicht, wie hoch der jetzt war in den letzten Jahren, aber die warnen, glaube ich, sogar vor einem recht kräftigen Anstieg von, keine Ahnung, mehreren Prozent oder so. Ja, wisst ihr Bescheid, ne? Und wenn das nicht bald aufhört mit der vielen Kostentreiberei, dann wird es eben teuer für den Durchschnittsbürger sozusagen. Und ja, da haben sie vorher gesagt, immer der Staat bezahlt, ne? Da sieht man es dann am Ende, wer bezahlt. Ja, die Kosten werden umgelegt. Emskirchner Drehstromprojekt Rudi meinte, das mit den Krankenhäusern klingt heftiger als die Maskenaffäre. Wieso ist das jetzt nicht jeden Tag in den Medien? Ich behaupte einfach mal, weil nicht eine Partei mit dem Finger auf eine andere Partei zeigen kann. Möglich. Dass da nicht Einzelne so betroffen oder schuldig sind. Da würden dann Opposition und Regierung gegenseitig auf sich zeigen und so. Das sieht nicht gut aus. Das möchte man nicht. Ja, keine Ahnung. Vielleicht vermissen sie auch alle die Merkel zum Dorf zeigen oder so. Ich weiß es nicht. Könnte ich mir auch vorstellen. Ja, das ist ja so ein bisschen aus dem Kuriositätenkabinett, wofür sich unser Gesundheitsminister so alles zuständig fühlt. Wir haben ja Marina Weißband, die sagt, ich kann gerade nicht mehr und ich sehe kein Licht. Schickt jede gute Nachricht, die ihr könnt, in die Welt. Karl Lauterbach. Chat, der ist. Die Nachricht. Wir geben nie auf. Weder gegen Covid noch gegen Putin. Alles Liebe dir. K. Ja, das Duzen ist mir auch direkt aufgefallen. K. Die kennen sich wahrscheinlich. K. Karl. Karl. Karlchen aus der Kiste. Ne? Der sich die Gesundheitsökonomie ausgedacht hat und etabliert hat. Ne? Ja. Karlchen, der um seine Relevanz trauert und deswegen gerne halt die Worte Covid und Putin in einen Tweet tut, damit ein bisschen Aktualität bei seinen Tweets da ist. Ich glaube, er hat ja gestern auch vor der Sommerwelle. Er glaubt, wir kriegen eine Sommerwelle. Wir hatten vorletztes Jahr keine Sommerwelle, wir hatten letztes Jahr keine Sommerwelle. Aber dieses Jahr, damit der Herr Lauterbach relevant bleibt, brauchen wir eine Sommerwelle. Dann würde der Rezo noch recht kriegen. Ich fände es schön, wenn sich der Herr Lauterbach um seine Arbeit kümmern würde und nicht irgendwelche Politikerinnen trösten würde. Oder durstet der. Aber ich glaube, bei dem Tweet hat er auf einem weißen Pferd gesessen und irgendwie. Ja, in der Rüstung. Ja. Und in der Rüstung, schillernd. Schillernd. In der Sonne. Bam, bam. Alles Liebe dir. Weh. Bis bald. Weltraum. Auf bald. Demnächst. Ja, die Marina Weißband, ne? Von einer Bürgerrechtsaktivistin hin zum politischen Schill par excellence. Das ist eine Entwicklung, die faszinierend ist. Wenn man sich die anguckt vor 10 Jahren oder sowas, wird man gar nicht wiedererkennen. Tja. So ist ja auch nicht geworden, oder? Die war ja jedenfalls im Gegensatz zu der Frau Nukun, die ja mittlerweile auch ganz schlimm geworden ist, war die Weißband ja sogar in der progressiven Plattform. Also, das war ja dieses Aceism Plus von der Piratenpartei. Und die Nukun war da nicht Mitglied, soweit ich mich erinnern kann, aber die Weißband auf jeden Fall. Also, so viel besser. Wir haben lange nichts mehr von Julia Schramm gehört, fällt mir dabei ein. Wenn ich über die progressive Plattform nachdenke. Und die ist froh, dass du nicht mehr im Rampenlicht stehen musst. Ja, und dieses Ding hier, das hat mich echt an den Leuten zweifeln lassen. Also, wenn ihr euch mal anschaut, das hat hier fast 25.000 Likes statt heute von dem Salonmarxisten Herrn Schmidt Junior. Und, auch ein blindes Huhn, ne? Wie so ein blindes Huhn. Er schreibt hier, die große Lüge funktioniert nun nicht mehr. Immer haben Politiker behauptet, es sei kein Geld da für Investitionen in Klima und Infrastruktur, Hartz-IV-Empfänger, Kultur, Bildung, junge Menschen. Jetzt zaubert man 100 Millionen für Aufrüstung aus dem Hut. Geld war nie knapp. Also. Ja, die Finanzierungsrunde für Corona ist ja noch, läuft ja noch da immer. Naja, vor allen Dingen ist ja hier das Ding, Geld war nie knapp. Wir nehmen jetzt Schulden auf dafür. Also dieser Hut, aus dem wir das zaubern, ist morgen, wenn wir es dann abbezahlen. Und Sondervermögen. Kommst du nur aus Portemonnaie, ist es Sondervermögen. Ja, also finde ich unglaublich. Die Thematik der Sonderfonds, das einfach außerhalb der normalen Haushalt, wo man alles Mögliche einspart, weil man ganz wenig Schulden aufnehmen möchte, einfach in einem Jahr der komplette doppelte Schuldenstand nochmal aufgenommen wird. Wir dürfen maximal 99 Milliarden an Schulden aufnehmen für den Bundeshaushalt, für den laufenden. Aber hier wird in einem Jahr nochmal 100 Milliarden ausgegeben. Meine Güte. Also ich habe ja diese ganzen kleinlichen Regeln, die sind ja sowieso gerade außer Kraft. Sagen, ist doch klar. Es ist einfach total am Haushalt vorbei und das ist nun mal in Haushaltsverhandlungen so. Es muss abgewägt werden. Geben wir mehr Geld für die Verteidigung aus oder für Bildung, Krankenhäuser, was auch immer. Und das ist jetzt einfach total unterlaufen worden. Ne? Einfach abseits von allem, ja, dafür ist das Geld da und das ist tatsächlich der Fall. Ja, deswegen muss man wirklich sagen, dieses Sentiment ist, finde ich, absolut richtig. Nee, es ist nicht da, das Geld. Wir leihen uns das jetzt. Wir hätten, hier, der Punkt ist der, wir hätten die Kapazität, mehr Schulden aufzunehmen, ohne... Ja, mehr Schulden, aber das heißt doch nicht, dass das Geld da ist. Dürfen wir das nicht, weil wir uns zurückhalten müssen. Ja, aber das heißt doch, dass das Geld nicht da ist. Also, ja, die Assets sind wenn ich mir das leihen muss, dann habe ich es doch nicht. Also. Ja, aber so funktioniert ein Staatshaushalt nun mal. Das Geld ist nie da. Dafür gibt es Staatsanleihen. Ja, aber ich meine... Ja, das meint er aber nicht. Aber er meint, das liegt sagen wir trotzdem. Und wir wollen das nur jetzt den Rüstungsleuten geben. Und ja, wir ziehen es uns aus dem Hut. Naja, was schon die schon rechnen hat. Mal sagen, für bestimmte Sachen sollten wir keine Schulden aufnehmen. Das ist generell Blödsinn, dass der Staat dafür Geld ausgibt. Da gebe ich aber dir. Aber es gab doch letztens auch ein Ding bei der EU mit einer Billion oder sowas, da hatten Billionen für Corona wieder auf, wieder, wie hieß es denn nochmal? Wieder. Für Gamergate auch. Back better. So. Genau, lass mal 100 Millionen für Gamergate beantragen. Naja, aber das Ding ist da, er hat in gewisser Weise recht, dass früher oft wichtige Dinge mit abgebügelt worden sind, mit dafür haben wir jetzt kein Geld. Aber was halt auch stimmt, ist, dass unsere Regierung massenhaft Geld verschenkt. Ob das jetzt an Leute ist, die hierher kommen, ohne das dass sie jeden Fall ausreichend ja, sind. Verschenken an Leute, an Sachen, die der Junior Schmidt ganz prima findet. Aber ja, das ist wirklich alles. In der Not ist dann immer Geld da, das ist ja klar irgendwie. Ne? Also, oder Verschuldung ist dann eben da. Klar, bietet sich an. Ja, aber wir hätten ja schon lange zum Beispiel, wenn wir unsere Einwanderungsgesetze einfach so durchsetzen würden, wie sie da wären, würden wir täglich Geld sparen. Unmengen Geld, die man entweder den Panzer. Mhm. Oder in Hartz IV stecken könnte, je nachdem, wie der Herr Schmidt das oder sonst wer das möchte. Also wir zahlen einen Haufen Geld für Dinge, die wir eigentlich so nicht zahlen müssten, wenn wir uns nur an unsere Gesetze halten würden. Und jetzt haben wir hier einen von diesen Auswüchsen der ganzen Geschichte von Leuten, die hierher kommen, die hier mit allem aufgenommen werden, unterstützt werden, die jahrelang herumstudieren können, Und die kommen dann mit solchen Takes um die Ecke. Jetzt wollen Almans also Putin-Unterstützer aus Deutschland rauswerfen. So viele unserer Probleme würden sich von alleine lösen, wenn diese Almans Almania verlassen würden. Freiwillig natürlich, sagt Frau Schick-Sibbel. Sabbel-Sibbel, wie ich sie liebevoll nenne. War das dann eine sibyllinische Aussage? Nee. Nein, ja, nicht, damit ja. möchte ich sie nicht in Verbindung bringen. Das ist nicht richtig. Ja, ich dachte auch, das ist nicht fair. Zählt auch nur noch, ne? Ja, aber was soll, also irgendwo, was denn noch, ist, was sollen wir denn noch ertragen? Ich meine, wir haben uns jetzt schon jahrzehntelang die Erdogan-Befürworter angehört, die hier in ihrem gemachten Bett sitzen, die hier von der Freiheit profitieren und von den Sozialleistungen zum Teil. Ja, und ihren Deutsche liefern auf dem Ausland auf Deutschland gucken, so ist ja nicht. Und die sind ja trotzdem unzufrieden, wo sie sind. Ich finde es vor allem krass. Warum? Natürlich möchte ich nicht, dass Menschen, die glauben, Erdogan sei das Geschenk Gottes an die Welt, dass die in unserem Land leben und sich hier in unserer Freiheit praktisch einen schönen Lenz machen und aber dafür agitieren, dass ihre Landsleute zu Hause unterdrückt werden. Solche Leute sollten dann auch in der Türkei leben. Und genauso jemand, der jetzt sagt, ich habe hier jemanden gesprochen, der sagte, ja, nee, es gibt gar keinen Krieg. Da wird nicht geschossen. Das sind die Medien. Ihr guckt zu viel westliche Medien, das stimmt alles gar nicht und der Putin hat recht. So Leute sollen, also in dem Fall sollen sie zu Lukaschenko zurückgehen und der Rest soll zu Putin zurückgehen, weil was wollen die hier? Wenn sie Putin für so geil halten, dann geht da hin. Dann lasst euch da nämlich gleich ins nächste Bataillon stecken und an die Grenze fahren. Aber hier aus dem gemachten Bett hier irgendwie so abzugehen, das ist widerlich und das wäre mir, ich fände es gut, wenn das so nicht geduldet werden würde. Ich meine, freie Meinungsäußerung und alles, aber wenn du meinst, dass es besser ist, unter einem Diktator zu leben, dann leb auch unter dem Diktator. Russia-Ukraine War exploited as law for malware distribution. Ja, hier geht es im Endeffekt darum, dass die Solidarität und die Unsicherheit, die mit dem derzeitigen Ukraine-Konflikt im Zusammenhang steht, ausgenutzt wird von Kriminellen. Einerseits werden Unternehmen attackiert, weil da ja jetzt sehr viel Provision provisorisch geregelt werden muss. Okay, wo kriegen wir die Waren her, wenn wir es nicht aus Russland bekommen? Wie funktioniert das mit den Geldtransaktionen? Und da werden ja sehr viele E-Mails rumgeschickt, wo irgendwelche Consultant-Firmen halt irgendwelche Tipps geben oder irgendwelche Lieferanten sagen, bitte sagen Sie uns, wie Ihre Lieferbestände sind, damit wir kalkulieren können, weil es derzeit eine knappe Situation ist. Und da wird sehr viel Malware derzeit rumgeschickt. Und die zweite Situation ist, dass die Spendenbereitschaft der Leute ausgenutzt wird, dass sehr, sehr, sehr viele falsche Spenden dass sich Leute als Spendenorganisationen ausgeben und sowohl auf Krypto als auch auf dem normalen Überweisungsweg halt die Leute betrügen, dass sie halt denken, sie spenden an irgendwelche russischen beziehungsweise ukrainischen NGOs oder Hilfsorganisationen, aber tatsächlich ist das gar nicht der Fall. Interessant finde ich die Zuordnung, wo diese Cyberattacken herkommen, beziehungsweise diese kriminellen Attacken. Bei den Sachen, die Unternehmen betreffen, 98% kommen aus Deutschland, deutsche vermutete Täter. Und die Deutsche sind die Täter und die Opfer sind Iren, Inder und Amerikaner. Das finde ich ganz interessant. Und das andere, wo es um die Spendenbereitschaft ging, da war es 83% Holländer sind die Täter und Tschechen, Südkoreaner, Deutschland, Großbritannien, Amerika sind die Opfer. Du musst immer diesen Narrativ, dass die Osteuropäer bzw. die Afrikaner oder Südamerikaner die meisten Cyberkriminellen sind. Und das Ganze basiert auf einer Auswertung von Bitdefender Labs, die jetzt nicht komplett frei sind von politischer Einflussnahme. Umso interessanter finde ich die Zuordnung, die halt, ich hätte hier in dem Artikel eher erwartet, dass halt gerade sehr viele russische Akteure versuchen würden oder russische staatliche Akteure versuchen würden, da die Hilfsbereitschaft gegen die Ukraine umzuleiten, um de facto Russland zu unterstützen. das ist hier nicht der Fall, das überrascht mich, aber vielleicht passiert das ja noch. Ja, aber ich glaube, bei den Fällen aus den Niederlanden hättest du ruhig Airquotes dran machen können, dass das Holländer sind. Ja, ja, okay, Niederlande, nicht Holländer. Es könnten auch aus Limburg sein oder so, bitte. Oder auch das organisierte Verbrechen in Holland, das nicht unbedingt weder holländisch noch niederländisch sein muss. Ja, genau. Ja, ein Bericht an den amerikanischen Kongress über die Nuklearkapazitäten von Russland aus aktuellem Anlass. Viele Leute machen sich ja Sorgen. Kurz zusammengefasst. Russland hat seine Militärdoktrin, was Nuklearwaffen angeht, mehrmals verändert in den letzten Jahren. Die hatten tatsächlich unter der Sowjetunion eine Strategie der No-First-Use-Policy. Das heißt, dass sie gesagt haben, wir nutzen Atomwaffen nur im Fall, dass vorher Atomwaffen gegen uns benutzt werden. Das ist allerdings seit Ende des Kalten Krieges nicht mehr so. Das wurde abgelöst durch die START-Verträge, die Abrüstungsverträge, die ja jahrelang gelaufen sind. Allerdings sind die ja unter der Trump-Regierung aufgelöst worden. Russland hat die quasi einseitig gekündigt. Dementsprechend sind diese Abrüstungsverträge und diese diese Übereinkünfte, in welchen Szenarien taktische oder strategische Atomwaffen überhaupt eingesetzt werden könnten, wo sich halt die gegenseitigen Staaten versichern, dass sie das nur machen werden, sind alle hinfällig. Da bräuchte es mal eine, also es gibt ja die New START Treaty, ja, und da braucht es jetzt einfach nochmal eine neue Fassung. Ja, das ist, da wird im Hintergrund sowieso dran gearbeitet, und auch trotzdem, da jetzt dieser Ukraine-Konflikt steht, treffen sich die amerikanischen und russischen Gremien bei der Internationalen Energiebehörde und besprechen halt diese Sachen, weil Russland hat gesagt, wir kündigen das zwar, aber wir wollen einen neuen Vertrag und lasst die Verhandlungen beginnen. De facto ist es so, dass Russland weiterhin 1500 Nuklearwaffen hat, die es direkt einsetzen könnte. Das sind die Nuklearwaffen, die für den Kriegsfall vorgesehen sind und nicht die, die im Rahmen dieses Mutual Assured Destruction, was ja weiterhin besteht, aktiviert werden könnten. Und Russland hat seine Nuklearkapazitäten sehr stark ausgerüstet, allerdings im strategischen Bereich und nicht im taktischen Bereich. Heißt wirklich interkontinentale Raketen und nicht irgendwelche taktischen Nuklearwaffen, wie beispielsweise befürchtet wird, dass es jetzt im Ukraine-Konflikt zum Einsatz kommen könnte. Allerdings ist Russlands definitive Nuklearstrategie die Strategie Escalation for De-Escalation. Das heißt, Russland behält sich quasi das Recht vor, sollte es in einen Konflikt mit einem großen militärischen Bündnis wie der NATO kommen und die sehen keine Möglichkeit, einen konventionellen Krieg mit konventionellen Waffen in ihrem Sinne zu entscheiden, dann zumindest mit den Atomwaffen zu drohen, um eine nukleare Abrüstung um eine militärische Eskalation dann abzuwenden. Also Eskalation zur Deeskalation. Das ist die offizielle russische Strategie. Das heißt, selbst wenn Russland jetzt drohen würde, Atomwaffen einzusetzen, heißt das nicht, dass sie es direkt machen würden. Es wäre tatsächlich ein diplomatischer Zug. Das kann einen natürlich ziemlich verunsichern. Allerdings ist das alles noch im Rahmen der normalen Diplomatie und deswegen an alle Leute, die sich jetzt wirklich Angst machen, dass uns jetzt bald die Atomwaffen auf den Kopf fallen werden, da muss noch einiges mehr passieren. Und selbst Russland sieht in seiner Strategie vor, dass da nichts eingesetzt wird, bevor es 10-mal, 15-mal damit gedroht wird. Also es wird nicht von heute auf morgen die Welt untergehen. Und so viel dazu. Es steht natürlich noch sehr viel mehr, wer sich noch interessiert für irgendwelche neuen russischen Hyper-Schallraketen, atombetriebene Cruise-Missiles, Drohnen, U-Boote, kann sich da in dem das auch nochmal ein bisschen durchgucken, aber das führt jetzt, glaube ich, zu weit. Ja, hier hat der Michael Schellenberger bei der Barry Weiss einen Artikel geschrieben über Deutschland, fand ich ganz interessant. Barry Weiss sagt euch ja sicher was, war, glaube ich, New York Times formerly. Und der Schellenberger ist ein bekannter Klimaforscher im Prinzip, der seine Meinung irgendwann mal geändert hat und meinte, so nach dem Motto, es gibt eben nicht so eine Apokalypse oder so, die ist nicht zu erwarten unbedingt. Und er hat jetzt über Deutschland geschrieben und eben ja über das, wie sich die Deutschen da abhängig gemacht haben von dem russischen Öl und russischen Kohle und so weiter, dass da zum Beispiel eben die Abhängigkeit von 10% auf 30% etwa gestiegen ist, glaube ich, hat er geschrieben. Und ja, also das hier ist, ich meine, ist, so langsam scheinen sie auch irgendwie in der Bundesregierung aufzuwachen. Der Habeck guckt ja jedes Mal irgendwie so bedröppelt auch, als wenn er wüsste, dass das so auch nicht funktioniert. Und das wird international offensichtlich auch gesehen, ne? Und hart kommentiert. Also sehr interessanter Artikel, wie gesagt, von dem Schellenberger. Kann ich nur empfehlen. Die haben das schon ganz gut analysiert. Das Problem ist, dass Deutschland halt ganz viel Gas- und Kohlekraftwerke benötigt, die schnell hoch und runter regelbar sind für die Netzreserve wegen dem großen Anteil der erneuerbaren Energien. Ja, und die bisherigen Entscheidungen sind wohl auch so, dass sich die Abhängigkeit da eher wohl vergrößern würde normalerweise. Das war ja dann auch der Grund, warum sie gesagt haben, sie wollen dann jetzt noch schneller irgendwie unabhängig sein mit ihrem Windstrom oder so. Ja, teuer Spaß, ne? Und die Diskussion läuft, also ist in vollem Gange, würde ich sagen. Ja, es ist einfach der Physik einfach geschuldet, ja, dass einfach diese Diskussion jetzt stattfinden muss. Ja, die Diskussion steht einfach schon seit längerer Zeit vor der Tür und kann jetzt nicht mehr abgewendet werden. Da geht es auch hier in dem Artikel drum. Kann Europa seine Gasreserven überhaupt im nächsten Jahr wieder auffüllen? Rein technisch gesehen haben wir nämlich ein Problem, dass wir den Gasverbrauch so krass hochgefahren haben. Mhm. Vor dem Hintergrund der Energiewende und der Abschaltung von Atomkraftwerken und anderen Sachen, dass einfach die Netzkapazität mittlerweile so eng ist. Ja? Also normalerweise ist der Vorgang so, wir beziehen Gas und packen Gas in Speicher, damit der Verbrauch jederzeit gerechtfertigt ist, weil es einfach physisch nicht möglich ist, zeitgleich so viel Gas durch die Netze just in time Gas zu liefern, was verbraucht wird. Also ich kenne das hier in Europa, haben sie die Kohleflöze damit geflutet, so ungefähr. Es ist vollkommen normal, dass die Gasspeicher deswegen angetastet werden und im Normalfall bis die größten Gasnachfrage-Zeiträume, die so im März, April, Mai vorbei sind, dann haben wir eine Gasspeicherkapazität von 30-20% und dann werden die Gasspeicher wieder auf 90-100% aufgefüllt bis zum September, Oktober. Und dann fängt die große Nachfrage nach dem Gas halt wieder an und der Lagerbestand verringert sich. Aber jetzt haben wir einfach so einen hohen Verbrauch, dass das rechnerisch nicht mehr funktioniert. Dieses Jahr kommen wir noch aus. Also wir werden wahrscheinlich dieses Jahr mit einer Reservekapazität von 10% auslaufen, was schon ziemlich hart auf Kante genäht ist. Aber wie gesagt, rein physisch gesehen haben wir einfach nicht die Möglichkeit, so viel Gas gleichzeitig zu verbrauchen und in die Speicher einzulagern, dass wir halt im nächsten Winter genug Gas aus den Speichern entnehmen können, dass es nicht zu Knappheiten auf dem Markt gibt. Ja, und wir sind einfach so abhängig von den Gaskraftwerken, dass wir eine Abhängigkeit da einfach nicht überleben können. Sagen wir es einfach mal, wie es ist. Das heißt, innerhalb von einem Jahr muss da jetzt eine Lösung für gefunden werden, um ungefähr 20-30% des deutschen Erdgasverbrauchs irgendwie anders physisch nach Deutschland zu bekommen. Viele Leute sagen ja Flüssigenergie per Schiffe oder sowas, aber das dauert Jahre. Das dauert auch 5 Jahre mindestens, bis diese komische Ports fertig sind. Wir haben da einfach ein massives Infrastrukturproblem. Es wurden zu wenig Pipelines gebaut, es wurden zu wenig Gasterminals gebaut. In Klammern, deswegen ist diese ganze Diskussion mit der Nord Stream 2 Pipeline, dass da weniger Gas durchgeleitet werden soll, um die Abhängigkeit von Russland zu vermeiden, eine Scheindiskussion, weil wir brauchen das Gas oder so. Da ist wirklich die Sekundärsache. Wir können es uns nicht aussuchen. So, wir brauchen das. Ja, und deswegen. Es geht mittlerweile wirklich so weit, dass es halt rechnerisch so knapp ist, dass Energieunternehmen hinter verschlossenen Türen halt schon überlegen, wie können wir abgeschaltete Kraftwerke wieder reaktivieren. Ich rede jetzt nicht von Atomkraftwerken, aber Braunkohlekraftwerke, andere Kraftwerke, die aufgrund von starken Emissionswerten abgeschaltet wurden, weil die keine modernen Filteranlagen haben oder weil es einfach ganz alte Kraftwerke sind. Ja, die haben eine Entschädigung bekommen. Ne? Nutzungsdauer, was abgeschaltet werden. Also das nächste Jahr wird auf dem Energiemarkt in Deutschland extrem spannend und wie gesagt, da geht es einfach nur um Physik. Das hat nichts mit der Politik zu tun, das ist einfach Physik, wir brauchen das Gas, wir haben nicht dicke genug Leitungen, dass wir just in time das liefern können, deswegen müssen wir es irgendwie einlagern und das Gas muss ja auch irgendwie herkommen. Massives Problem. Weiter auf dem Energiesektor, beim Öl haben wir nicht so einen krassen Engpass wie beim Gas. Da haben wir eine viel besser ausgebaute Infrastruktur in der Tat. Aber auch so ist es aufgrund der Ukraine-Konfliktes hat es Verwerfungen auf dem Weltölmarkt gegeben. Und die Bundesregierung hat im Rahmen eines internationalen Ausgleiches einen Teil ihrer Erdölreserven freigegeben. Das wurde im Endeffekt in einem internationalen Konzert gemacht mit anderen importierenden Staaten. Es wurde gesagt, okay, wir importieren im Endeffekt 5,4% des weltweiten Öls und dementsprechend lösen wir jetzt 434 Tonnen Öl aus unseren strategischen Reserven aus. Das können wir nur deswegen machen, also wir haben ja keinen Krisenfall aktuell, muss man dazu sagen. Das können wir nur deswegen machen, weil wir eine Überversorgung bei den strategischen Ölreserven haben. Wir haben derzeit 95 bis 96 Tage rechnerischen Verbrauch eingelagert. Per Gesetz darf nicht weniger als 90 Tage eingelagert sein. So, und jetzt haben wir im Endeffekt von dieser strategischen Reserve so viel rausgegeben, dass wir auch wieder alles komplett auf Kante genäht haben. Diese ganzen Puffer, diese ganzen Sicherheitsmechanismen, die bestehen ja nicht, weil man so lustig ist und weil man Geld verschwenden will, sondern weil es immer unvorhergesehene Sachen gibt, ja, und deswegen, wenn man 90 Tage haben muss, lagert man halt 95 Tage ein. Einfach nur, um einen kleinen Sicherheitspuffer zu haben. Und wir sind jetzt ähnlich über den Gasspeichern, gut, außer wenn Russland jetzt keine Öl mehr in uns exportieren würde, werden wir keine Ölknappheit haben, ja. Aber auch diese Systeme werden immer weiter auf Kante genäht und wenn dann wirklich auch auf dem Ölsektor irgendwas passieren sollte, wie vorletztes Jahr, wo dieses Terminal in Saudi-Arabien in die Luft geflogen ist, dann könnten wir ganz schnell in Probleme kommen. Diese Ölreserven sind halt tatsächlich nur für solche Fälle vorgesehen, wenn es Lieferengpässe gibt. Und diesmal wurde es genutzt, um den Weltmarktpreis zu stabilisieren. Herzlichen Glückwunsch. Das hat sich der Erfinder auch nicht so gedacht, ja. Und im Endeffekt haben wir ja den Erdölbevorratungsverband in Deutschland, der an sich eine private Institution ist, aber wie man sieht, der ist total von politischen Handlungsfeldern abhängig, weil wir haben keine Erdölknappheit. Der Preis ist nur hoch und um den Preis zu stabilisieren, wurde ein Teil der strategischen Reserve auf den Markt geworfen. Meine Güte, was? Einmal also ich dachte schon, der Staat wollte auch mal ein bisschen profitieren von den hohen Preisen. Ja. Und die Ukraine will unbedingt in die Europäische Union rein. Wer hätte es nicht gedacht? Ich meine, die Ukraine ist ja ein privilegierter Partner der Europäischen Union. Allerdings weit entfernt, auch nur die Vorstufe von einem Beitrittskandidaten zu erreichen. Ich meine, es gibt sehr viele Kriterien für einen EU-Beitritt. Ja, es gibt das Demokratieprinzip, es muss Rechtsstaatlichkeit herrschen, finanzielle Freiheiten, Bürgerrechte und man darf natürlich auch keine regionalen Konflikte haben mit angrenzenden Staaten. Ich weiß nicht, ob die Ukraine irgendeinen von diesen Punkten erfüllt. Und die Europäische Union ist davon auch nicht überzeugt. Deswegen gibt es ja auch nur diese privilegierte Partnerschaft, die wir ähnlich haben mit der Türkei. Ja, wir haben die ja auch mit Albanien und Nordmazedonien. Die einzigen Beitrittskandidaten, die es gibt, sind ja Kosovo, Bosnien-Herzegowina. Ja, also das ist einfach nur wirklich eine ekelhafte Sache, dass halt der ukrainische Präsident hier sagt, wir wollen in die EU und dass es tatsächlich Politiker auf EU-Ebene gibt, die sagen, ja, wir müssen da jetzt einen Sonderprozess etablieren, dass wir aufgrund der Umstände die Ukraine hier reinholen können. Das wird nicht passieren. Und es ist gleichzeitig einfach ein riesiger Affront, ein diplomatischer Affront gegen alle anderen Leute, die versucht haben, in den letzten Jahrzehnten in die Europäische Union zu kommen und sich wirklich angestrengt haben, die Beitrittskriterien zu erfüllen. Ich gucke wieder auf die Türkei. Die hat sich ja seit einigen Jahren davon verabschiedet, aber die hatten ja jahrelang ernsthafte Anstrengungen unternommen, um sich für die EU fit zu machen. Ja, also wenn alles wirklich politisch total aus dem Ruder kommt, dann wird die Ukraine EU-Beitrittskandidat und dann kann man, ja, dann kann man... Schon das aber auch gesagt. Verlieren. Nach dem Motto, diese Arschlöcher, die Ukraine in die EU ziehen wollen. Und sowas hat er gesagt. Fand ich nicht schlecht. Achso, das hatte ich, glaube ich, auch mitgebracht. Ja, es wird behauptet, dass die Windanlagen bzw. deren Bedienung gestört ist, weil irgendwelche Hacker das Netz angegriffen hätten. Russische natürlich. Und so wenn ich das richtig verstanden habe, ist aber der Hintergrund der, dass eben die Russen das ukrainische Satellitennetzwerk angegriffen haben und deswegen jetzt die Steuerung nicht mehr funktioniert. Und da habe ich mich schon gefragt, wieso denn die Steuerung der deutschen Windräder über ein ukrainisches Satellitennetzwerk irgendwie läuft oder so. Das ist irgendwie ganz schön komisch. Wie kommt das denn dazu, dass es da überhaupt eine Genehmigung für gegeben hat? Das war dann der grüne Druck vielleicht oder so, dass man alles Mögliche genehmigt. Ein Hackerangriff ist jedenfalls irgendwie eine Fake-Meldung, meiner Meinung nach. Ja, gut, in dem Artikel wird das ja auch nur vermutet von jemandem. Ja, genau. Dass das ist ein Hackerangriff. Ist. Was ich will. Im Prinzip wissen sie es aber doch, dass es an den Satelliten liegt, in der Ukraine. Was ich interessanter finde, ist, wie ist es denn dann mit diesen ganzen, wir müssen uns unabhängig von Russland machen, deswegen brauchen wir viele Windräder und so, wenn die dann aber im Fall von Cyberangriffen praktisch nicht ihre Kapazität liefern können oder nicht gesteuert werden können, was für einen Sinn macht das denn dann? Warum ist das denn nicht irgendwie dezentral geregelt, unangreifbar? Warum muss das über irgendein Netz laufen? Ich habe mich auch gefragt, wieso denn nicht das einfach mit Kabel dann so machen, weil wir müssen sowieso ein Kabel ziehen. Also könnte man auch meinen, dass sie mit den Stromkabeln irgendwie auch ein Steuerungskabel ziehen könnten. Ja, das oder man macht es vielleicht sogar über die Stromkabel. Das gibt es auch, diese Möglichkeiten über WLAN, über Stromkabel. Was ist das für alles so kompliziert? Dann also, kann ich mir auch nicht vorstellen, das müsste eigentlich auch funktionieren. Ja, also. Nee, ich glaube, das wird nicht funktionieren, weil... dein Strom zu Hause, der ist ja schon auf einer Frequenz und so, aber das, was da aus dem Windrad rauskommt, ist ja in der Frequenz, wie der Wind halt weht. Und ich glaube, da kannst du dann nicht so einfach so ein Signal dazwischen einspeisen, weil das läuft ja beim Stromkabel zu Hause so, dass das dann auf einer anderen Frequenz einfach läuft. Mhm. Und ja, also, da kannst du halt noch ein Kabel ziehen. Ja. Ja. Das werden die eingefasst, die Dinger. Das heißt, die können nicht irgendwie einfach in welche beliebigen Geschwindigkeiten laufen, aber ich würde es auch jetzt nicht beschwören wollen. Also. Kann auch sein. Aber wie gesagt, so ein Steuerkabel damit zu legen, ist so eine Telefonleitung oder so, das kann auch nicht so unbedingt das Problem sein. Ja, also der was im Endeffekt konkret betroffen war, waren 11 Megawatt Anlagen. Ja, also das ist... Ja, 6000 Stück oder so. Ne, deutsche Kapazität. Also erstmal massiv viel, ein Fünftel von allen Windkraftanlagen sind betroffen. Aber was ist konkret passiert? Die Windkrafträder werden halt per Fernsteuerung überprüft, wie laufen die, welche Frequenz schicken die ins Netz und so weiter, wie du es gerade gesagt hast, weil das ja angepasst werden muss der Netzfrequenz. Allerdings haben die auch alle automatische Systeme, die das in den Windrädern selber machen. Diese Fernsteuerung ist halt dafür da, falls Wartungsarbeiten durchgeführt werden sollen und als Redundanz und zusätzliches Sicherheitskriterium. Also die Anlagen laufen weiter, produzieren weiter, es gibt keine Störungen im Netz, die automatisierten Systeme, die selber in den Windrädern sind, funktionieren. Allerdings, wenn irgendwas anderes passiert, hat man nicht diese redundante und Fernwartungsmöglichkeit. Das heißt, es wird auch alles wieder teurer. Dieser Satellitennetzausfall auf Russland zurückzuführen ist, hat halt einerseits was damit zu tun, dass es an dem Datum passiert ist, wo der Angriff auf die Ukraine gestartet wurde. Und dass dieser Satellitennetzbetreiber, der betroffen ist, einige ukrainische Infrastrukturprojekte begleitet, allerdings auch in ganz vielen anderen Ländern. Und der Infrastrukturnetzbetreiber selber spricht nicht von einem Hackerangriff, sondern von einem technischen Problem. Achso. Ja, so viel dazu. Aber er spricht auch nicht von einem militärischen Angriff. Keiner weiß, was ist. Vielleicht ist es auch einfach nur ein technisches Problem beim Satellitennetzbetreiber, wie er es selber sagt. komischer Moment dann dafür. Vielleicht haben sie auch irgendwas gestreut oder so. Die Wellen blockiert wurden. Ja, aber von wegen Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke. Ja, das Atomkraftwerk mit der stärksten Leistung und dem meisten Output ist, glaube ich, ISA 2 tatsächlich weltweit. Und der Betreiber, der hat jetzt auf Nachfrage gesagt, wenn die Politik das unbedingt will, können wir natürlich auch noch ein bisschen weitermachen. So ungefähr. Nee, das habe ich eigentlich nicht verstanden. Sondern eigentlich steht hier unten drunter, dass sie gesagt haben, dass sie sowieso jetzt schon so weit sind mit dem ganzen Abbauen, dass sie das jetzt nicht einfach wieder hochfahren können. Ja, nicht einfach, genau. Aber wenn sie bei Atomkraft verwies Habeck auf Äußerung der Betreiber der letzten drei, bla bla bla, uns das nicht mal, die sind Winter nicht helfen, von ISA 2 hier. Bei Vorbereitung der Abschaltung schon so weit fortgeschritten sind, sagte er. Nur unter höchsten Sicherheitsbedenken möglicherweise mit noch nicht gesicherten Brennstoffzulieferungen weiter betreiben. Und das wollen wir sicherlich nicht. Achso, und der ISA 2 Betreiber ist auf was anderes, ja. Okay, habe ich das doch falsch verstanden. Muss ich nochmal reingucken. Also. Ja, hier geht es um den Winter 22/23. Und warum? Aus dem Grund, den ich gerade genannt habe. Weil jetzt rechnerisch schon klar ist, dass wir dann eine Versorgungslücke beim Gas haben werden. Ja. Darum gibt es überhaupt solche Diskussionen. Finde ich jetzt so, oder nicht? Weil die alle Panik bekommen. Aber ich meine, es ist ja so. Im Prinzip gibt es da auch die Möglichkeit, dass sie dann zu systemrelevanten erklärt werden und wieder angefahren werden, genau wie die Kohledinger. Steht an Brennelementen, aber auch Personal. Ja, klingt nicht so danach. Als nicht da die langfristigen Lieferverträge, die werden ja teilweise jahrzehntelang verhandelt. Das kann man nicht innerhalb von einem Jahr das wieder machen. Naja. Ich gehe auch nicht. Ich habe einen Artikel gelesen. Abgeschaltet werden, wieder eingeschaltet werden. Deswegen habe ich auch vorhin von anderen Kraftwerksarten gesprochen, die halt schon vielleicht seit 10 Jahren stillgelegt sind. Oder so, also wirklich haarsträubend. Ach so, ja, gab es ja diesen Angriff, der angeblich von den Russen ausgeführt wurde auf das ukrainische Atomkraftwerk. Zhibzhishchi, oder wie es hieß. Und dann hat die russische Interfax oder so, diese Nachrichtenagentur, vermeldet, dass eben das ukrainische Saboteure gewesen wären, die gewollt hätten, dass die NATO da eingreift sozusagen, was die NATO möglicherweise auch gemacht hätten, wenn da so ein radioaktiver Vorfall passiert wäre. Ich sag mal so, das finde ich ein bisschen glaubwürdiger, als wenn die Russen einfach jetzt mit Atomwaffen um sich werfen oder Atomkraftwerke angreifen. Mhm. Aber es ist natürlich in so einem Krieg, da weiß man es nicht genau. Ja, weiß ich nicht. Ja, du nicht, ich schon. Also, aber wir wissen, du und wissen nicht beide, denke ich mal. Wieso du nicht? Hast du deinen Anhalt? Hast du deine... Ja, kommen wir gleich noch zu. Okay. Ja. Das war von Price. Jetzt bin ich entmutet. Eine Webseite vom Zoll, die Wirtschaftssanktionen gegen Russland betreffen. Hier haben wir einfach eine Übersicht über die ganzen konkreten Sachen, die gegen Russland verhängt werden. Weil ja immer die Rede ist, gegen alle Banken wurde verhängt und man darf gar nichts mehr aus Russland importieren oder exportieren. So ist es auch wieder nicht. Es geht halt nur um bestimmte Sektoren. Energiesektor, der Ölsektor, Raumfahrt, Luftfahrt, natürlich militärische Güter, technologische Güter, also Computer, Chips, solche Sachen und halt alles, was als Dual Use bezeichnet wird. Ja, also deswegen auch sehr viel raffinierte Produkte, Dünger, Kali, das, was seltsamerweise auch als Dual Use gilt. Und dann gibt es Erfüllungsverbote, Verbote von Hermes-Bürgschaften für große Industrieprojekte. Also sowas wie, wenn ein deutsches Bauunternehmen in Russland ein Kraftwerk bauen möchte, darf es das nicht mehr? Wenn es eine Fabrik bauen möchte, darf es das weiterhin, muss aber eine Ausnahmegenehmigung bekommen. Banknoten sind verboten auszuführen. Es ist verboten, auf Euro lautende Banknoten, unmittelbar oder mittelbar, natürlich oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen Russland, einschließlich der Regierung und der russischen Zentralbank, oder zur Verwendung Russland zu verkaufen, zu liefern, zu verbringen oder auszuführen. finde ich interessant, dass das explizit genannt wurde, weil Devisen hast du in Russland aber auch unterbunden. Dass der Handel mit europäischen Banknoten im Rahmen Geldwäsche oder militärischen Aktionen so eine große Rolle spielt. Aber gut, vielleicht haben sie sich gedacht, gut, wir können das verbieten, dann verbieten wir es einfach mal. Ja, das sind die Wirtschaftssanktionen, Einfuhr, Ausfuhr, Verbote, konkret. Nur das, alles andere darf man. Ja, also das. Also Waffen kriegen sie jetzt nicht von uns, oder wie? Nö, Waffen dürfen man auch nicht exportieren, die sind ja im militärischen Sektor. So, und jetzt geht es um die, also das waren die Ausfuhrsanktionen, jetzt geht es um die Wirtschaftssanktionen. Die Wirtschaftssanktionen sind ja die Finanzaktionen, ne? Hier, ich habe das jetzt mal vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag genommen, weil die Informationen hier korrekter sind als auf der Seite der Bundesregierung. Beispielsweise auf der Seite der Bundesregierung steht, die Europäische Union hat alle russischen Geldhäuser vom SWIFT-System abgekoppelt. Was steht hier? Die Europäische Union hat 7 russische Geldhäuser vom internationalen Kommunikationsnetzwerk SWIFT aufgeschlossen. Ja, also finde ich schon krass, dass es da so eine Diskrepanz gibt, was die Bundesregierung sagt, weil da muss man wirklich sagen, was die Bundesregierung auf ihrer Seite schreibt, stimmt de facto einfach nicht. Hier kann man etwas detaillierter lesen, welche Banken sind konkret von Sanktionen betroffen. Es sind insgesamt 23, 7 sind jetzt nur neu dazugekommen. Explizit rausgenommen sind ja, von den Sanktionen ausgenommen sind Sberbank und Gazprombank. Hintergrund dieser Sonderregelung, einige EU-Länder, darunter auch Deutschland, sind von Energielieferungen aus Russland abhängig und bezahlen ihre Energielieferungen über diese beiden Banken. Aber allerdings mit dem Kaviat, dass nur Rohstofflieferungen über die Sberbank und die Gazprombank abgeschlossen werden können, weil beispielsweise die meisten deutschen Banken von sich aus gesagt haben, wir liefern Überweisungen, Transaktionen von der Sberbank und der Gazprombank, die über Rohstofftransaktionen hinausgehen, wir führen die nicht mehr durch. Also quasi, das macht der private Bankensektor eigenmächtig. Es hat keine staatliche Sanktion dafür gegeben. Wo das herkommt, da komme ich gleich, glaube ich, auch nochmal auf ein anderes Thema. Ja, der Luftraum ist gesperrt, Reisen sind schwierig. Insbesondere der ganze Luftfahrtsektor ist deswegen auch relevant, weil Russland ihre Flugzeuge im Ausland nicht mehr warten lassen darf. Ja, was ich lustig finde. Also wenn die Flugzeuge kaputt sind, dürfen die nicht mehr warten lassen. Also wird quasi die gesamte Luftfahrtbranche jetzt, je länger die Sanktionen gehen, werden die Flugzeuge nach und nach kaputt gehen und die dürfen sie nicht mehr reparieren lassen. Ja, finde ich schon krass. Und die wichtigste Wirtschaftssanktion, die gegen Russland erhoben wurde, ist im Endeffekt der komplette Ausschluss der russischen Zentralbank vom internationalen Anleihemarkt. Da wird so wenig drüber gesprochen, weil das an sich die krasseste Sanktion ist, die gegen Russland gefahren wurde. Das hat nämlich zur Folge, dass man mit russischen Staatsanleihen nicht mehr international so einfach handeln kann, was die Möglichkeit des russischen Staates zur Staatsfinanzierung sehr stark einschränkt. Und die russische Staatsbank hat ja sehr viele Devisenreserven in US-Dollar, in Euro und so weiter. Und auf die haben die jetzt auch keinen Zugriff mehr. So, das wird alles erst in ein paar Monaten wirklich krasse Folgen haben. Weiterhin ausgenommen sind die Rohstofflieferungen, ja, Erdöl, Erdgas, Kali, Kohle, aber generell, alle reden über SWIFT, als ob das Schlimmste wäre, dabei ist das tatsächlich unter ferner Liefen, muss ich wirklich sagen, im Gegensatz zu dem, was halt an Aktionen gegen die Zentralbank jetzt gemacht wird, weil da wird die russische Finanzwirtschaft wirklich untergraben. Und weiterhin, man kann Handel und Wandel mit Russland treiben und Geld hin und her überweisen. Man darf halt nur nicht diese Banken benutzen. Alles möglich. Deswegen sind ja auch so viele Unternehmen gerade so verunsichert und werden von so vielen Leuten beraten. Und deswegen werden ja auch so viele Leute dort über den Tisch gezogen von irgendwelchen Kriminellen. Ja, kommen wir zu weiten Russland-Boykotts, und zwar die Sportwelt. Hier haben wir im Endeffekt einen Artikel von Axios, wo im Endeffekt alle Sachen aufgelistet werden, die jetzt von der Sportwelt gegen Russland boykottiert wurde in der letzten Zeit. Ja, ich muss es mir natürlich auch wieder Sportsanzeigen. Was ich beitragen kann, ist, dass sie dass sie alle zukünftigen russischen Grand Prix in der Formel 1 gestrichen haben, einseitig den Vertrag mit dem russischen Promoter gekündigt und den russischen Fahrer Nikita Mazepin rausgeschmissen haben. Das habe ich mitgekriegt. Also wenn du willst, kannst du ja einmal kurz durchscrollen. Ich meine, die Headlines sind relativ klar, dann kann ich zu den einzelnen Sachen auch noch was sagen. Fangen wir an mit UEFA, ne? Weltmeisterschaft. Es kann sein, dass wenn bis zum 24. März diese Sportsanktionen im weitesten Sinne nicht aufgelöst werden, dass sie gar nicht mehr Weltmeisterschaft teilnehmen können. UEFA, die lassen keine Spiele mehr in Russland stattfinden. Viele Mannschaften haben gesagt, wir wollen nicht in Russland spielen. Das Olympische Komitee schließt die Leute raus. Das Paralympische Komitee hat die Sportler ausgeschlossen. Formel 1 dürfen nicht mehr stattfinden in Russland. Also sagen sie, dass sie es nicht mehr stattfinden lassen, wurde alles abgesagt. Und dass russische Fahrer nur noch an den Rennen teilnehmen dürfen, wenn sie sich der internationalen Mannschaft anschließen, dieser FIA-Mannschaft. Wobei das russische Staatsbürger sich bezeichnen und russische Flaggen und für den russischen Staat quasi in Anführungszeichen Propaganda machen. Sie dürfen nicht als Russen starten, sondern nur als internationale Fahrer. Also wobei das aber auch schon eingeschränkt worden ist. Das ist schon eingeschränkt worden, weil zum Beispiel die britische Untersektion von dem Motorsportverband hat schon gesagt, sie lassen auch unter neutraler Flagge niemanden starten. Das hat dann auch dazu im Endeffekt geführt, dass der Mazepin halt sein Cockpit verloren hat, weil die davon ausgegangen sind, dass noch mehr nationale Verbände halt sagen werden, wir tragen das nicht mit, bei uns dürfen keine Russen starten. Naja. Also Tennis, Gymnastik, Curling natürlich ganz hart, weil die Russen sind gar nicht so schlecht im Curling. Gut, das mit der Sponsorschaft von Schalke 04, ich glaube, das haben wir alle mitbekommen, müssen wir nicht weiter drüber reden. Die Skifahrer auch, ne, das sind ja auch alles teilweise Sportarten, wo die Russen ganz gut sind. Die internationale Eishockey-Gesellschaft, Eisskating, Badminton, ja. Und Basketball, gibt es in Barcelona bald eine Meisterschaft, da dürfen die Russen auch nicht hin. Also das ist, ich weiß nicht, ob ich sowas schon mal erlebt habe, dass auf einen Staat wirklich so geschossen wird von diesen ganzen internationalen Sportverbänden. Das ja, wir haben ja auch, wir leben ja auch nicht schon immer in der Zeit des Virtue Signaling und des Canceling. Nordkorea ist nicht so ausgeschlossen wie Russland derzeit, ne? Gut, Nordkorea hat seinen Nachbarn auch noch nicht angegriffen. Ich glaube, wenn die Südkorea angreifen würden, würden die genauso ausgeschlossen. Das Ding ist, das erinnert mich halt an 1980, als große Teile der Welt die Olympiade in Moskau boykottiert haben, zum Beispiel. Also das gab es schon in Ansätzen mal, aber ja, so ja, heftig natürlich noch nicht. Da wurde ja auch boykottiert, in Anführungszeichen. Hat man davon viel mitbekommen? Ja, bei China, ich meine, als wenn da irgendjemand das machen würde, was er vorher gesagt hat. Ja, und kommen wir zu den Hintergründen. Warum so viele Firmen auf einmal sagen, wir wollen freiwillig keinen Handel mehr mit Russland treiben? Also diese andere Übersichtliste, ich habe jetzt nur die Sportsachen mitgenommen, weil das nicht so weit propagiert wurde. Aber hier Apple, Mercedes, EPP, alle Marken sagen, kriegt ihr nichts mehr in Russland. Warum machen die das? Wollen die einfach kein Geld mehr verdienen? So ein starkes Marketinginstrument ist das nicht. Das sind auch alle nicht Überzeugungstäter, die auf einmal die Russen hassen. Nein, das hat alles was mit internationalen Ratings zu tun. Da gibt es ja das ESG-Thema. Ich habe hier einfach mal exemplarisch einen Artikel in der Financial Times vom ehemaligen ukrainischen Finanzminister genommen, der halt quasi dafür plädiert, dass die ganzen ESG-Rating-Agenturen noch mehr darauf achten, dass halt jegliches Engagement mit Russland unter ESG-Kriterien nicht vertretbar ist. Ganz konkret heißt das ja, dass wenn man Anleihen platzieren will, dass man höhere Zinsen zahlt oder dass man in bestimmten Konsortien gar nicht mehr gelistet wird, dass einige Banken sagen ja schon, wir machen nur noch ESG-konforme Geschäfte. Das heißt, man könnte mit diesen Banken auch nicht mehr zusammenarbeiten. Und das ist im Endeffekt der Hintergrund, warum diese ganzen internationalen Unternehmen jetzt Russland boykottieren, weil sie fürchten, dass sie ein schlechteres ESG-Rating bekommen wegen dieser ganzen Russland-Angelegenheit. Und dann ja, mehr Zinsen auf dem Markt zahlen müssten, im leichtesten Fall, oder halt teilweise irgendwelche Anleihen oder andere Finanzinstrumente gar nicht mehr platzieren können. Weil ESG ist ja mittlerweile noch nicht Industry Standard, aber wie gesagt, es gibt immer mehr Banken, die sagen, wir orientieren uns nur noch an ESG. Es gibt sehr viele Investmentfonds, die sagen, wir machen nur noch ESG. ESG gilt ja quasi als das soziale Kriterium, man darf nur noch sozial wirtschaften, ja, Agenda 2020 ja, und so. Stichwort Nachhaltigkeit. Ne? Ja, Stichwort Nachhaltigkeit, und das zeigt einfach das, was ich von Anfang an schon gesagt habe, bei dieser ganzen ESG-Sache sind die Kriterien einfach sehr wischiwaschi, weil jetzt im jetzigen derzeit ist es halt so, dass halt einfach die ESG-Rating-Agenturen sagen, man hat eine soziale Last, wenn man mit Russland zusammen Handel treibt derzeit wegen der internationalen Situation. Und gleichzeitig wird gesagt, es ist aber gut, wenn ihr jetzt in Rüstungsfirmen investiert, die die Ukraine ausrüsten gegen Russland, weil normalerweise sind Waffenfirmen mit einem sehr großen ESG-Malus quasi belegt. Das hat jetzt im Endeffekt zur Folge, dass alle Waffenfirmen hatten einen Nachteil in der Vergangenheit. Jetzt haben einige Waffenfirmen einen Vorteil, wenn sie Waffen an die Ukraine geliefert haben. Also das sind einfach wirklich willkürliche Kriterien, und die haben bei Ratingagenturen im Finanzbereich nichts zu suchen. Für sowas gibt es politische Sanktionen. Ja, das einfach nur als Hintergrund, warum so viele Unternehmen derzeit auf Geld verdienen in Russland verzichten. Macht man im Kapitalismus ja normalerweise nicht. Und wie gesagt, die sind nicht von Sanktionen betroffen. Handel und Wandel darfst du alles machen. Ja, ich denke mal, ich hoffe, das habe ich jetzt ausreichend debunked, diese ganze SWIFT-Angelegenheit. Ja, das hier ist eine Empfehlung von mir. Das ist so das Video, was ich die Woche über gesehen habe, was ich am interessantesten fand über diesen ganzen Ukraine-Kram. Das hier von Trigonometry, was ihr, ob ihr das kennt, so ein englischsprachiger Kanal aus Großbritannien, die auch ganz viele von den Leuten, die die Wokeness kritisieren aus dem englischsprachigen Raum, da wir sich schon zu Gast hatten, die beiden Herrschaften hier, und der eine von denen, hier der Konstantin, heißt er glaube ich, hier auf der linken Seite, der ist ja auch ein Russe, lebt aber schon seit 90er Jahren in Großbritannien, hat aber halt noch viele Verwandte in Russland und erzählt ja halt eben auch, dass er auch Verwandte hat in diesen ostukrainischen Regionen. Und sagt halt ganz klar, dass diese ganzen Erzählungen von Genozid, der angeblich stattfinden soll, halt totaler Blödsinn sind. Also das wüsste er natürlich, wenn da irgendwie ein Genozid stattfinden würde, weil seine Verwandten da wohnen. Und das ist einfach nur eine Propagandalüge. Und wenn ich sowas halt eben höre, dann, also das finde ich schon generell, dieses ganze Zeug, was die da erzählen von Russland, ich glaube denen kein Wort halt. Und das ist auch der Grund, warum die können da sonst was erzählen. Also, und ich finde das auch nur so toll, diese ganzen Sachen von wegen, ja, wir gehen hier gegen den Faschismus vor und so. Da erstmal sind das ja schon die Sachen, die sie seit Jahren schon erzählen. Da steht ja sogar schon in dem, jetzt kommt die wöchentliche Buchempfehlung von Active Measures, von dem Buch. Da steht das auch schon drin, diese Kampagnen, diese da fahren mit diesem Ding von wegen, ja, hier Nazis in der Ukraine. Und ja, das ist halt so. Da gibt es auch, Schießereien, beziehungsweise solche Sachen halt irgendwie, oder nicht, jetzt die letzten Jahre. Wie war das denn dann? Das weiß ich nicht, das kann ich dir jetzt nicht beantworten, was du da jetzt meinst, worauf du da jetzt anspielst. Ich sage ja nur, was er hier halt eben erzählt und was ich in den Sachen halt gelesen habe. Und er sagt halt eben, diese Sache mit dem Genozid ist halt Quatsch und ja, das reicht ja eigentlich auch schon. Also, das sind alles Vorwände, und dass sie da sich die Ukraine wieder einverleiben wollen, auch die Sachen, die Putin da in seiner Rechtfertigung da gebracht hat, die legt der Konstantin ja auch nochmal da. Ja, und das ist halt eben von wegen so, ja, Ukraine hat eh kein Recht zu existieren und das ist sowieso alles verkehrt und von daher, was soll's, ne? So, und alles andere ist nur Vorwand. Und ja, also das fand ich auf jeden Fall ganz interessant. Und ja, weil sie sich ja auch mit diesem Wokeness-Kram halt eben beschäftigt haben, und die meinen hier halt eben auch, also der Konstantin meint halt, er wäre jetzt positiv gestimmt, insofern, dass er sich jetzt davon verspricht, dass dieser Wokeness-Kram jetzt halt damit ja, mit der Realität halt konfrontiert wird und dieses ganze Zeug, sie wiederholen das immer wieder mit den, dass man nicht weiß, was eine Frau ist und so, was ja ein Teil von diesem ganzen Wokeness-Zeug ist. Und diese Trans-Themen, die da so in den Fokus gerückt sind. Und ja, dass die Leute jetzt halt einsehen, dass das halt Probleme sind, mit denen wir uns hier beschäftigen, mit denen sich so ein Putin halt nicht beschäftigt. Der lebt noch in einem ganz anderen Paradigma. Und dass sich die Leute im Westen das gar nicht vorstellen können, dass so jemand seine, ja, dass das die Leute halt gut finden, wenn der halt losrennt und die Grenzen von dem Land halt ausweitet und so Sachen, die halt früher noch eher bei den Leuten halt normal waren und was sich heute im Westen die Leute halt gar nicht vorstellen können, dass das gut ankommt bei den Leuten, dass man einfach so eine Ausweitung dann halt irgendwie macht. Und ja, und ich, das kommt jetzt hier zwar in diesem Ding nicht vor, aber ich fand auch immer dieses ganze Ding von wegen, ja, die NATO, bla bla bla und Sicherheitsinteressen und so weiter. Also, da soll sich dann jetzt irgendwie Amerika mit der Türkei und Deutschland irgendwie beratschlagen, dass man jetzt Russland überfällt oder was? Also, das halte ich auch für absoluten Schwachsinn. Und Ja, das ist ja die Julian Reichelt-Schiene irgendwie, ne? Der dreht da ja völlig ab in der Richtung momentan. NATO muss da eingreifen und jetzt ja, das irgendwie, ganze vor kurzem hat Problem. er irgendwie so 10 Fragen gepostet, unter anderem auch, wann wir denn anfangen wollen, die Russen auszuweisen, erst wenn der Krieg hierher kommt oder schon vorher. Also das macht mir ein bisschen Ja, aber das am ist ja nicht meisten das Angst, eigentlich. Gleiche. Das ist ja nicht das Gleiche, wie wenn die Leute davon reden, von NATO und Sicherheitsinteressen, dann meinen sie doch, dass die Leute in Russland einmarschieren. Und das ist ja damit jetzt nicht Ja, gemeint. das ist natürlich auch Unsinn, klar. Ja. Ja, das ist nochmal ein anderes Thema. Ja, das Video empfehle ich euch halt eben. Das fand ich jetzt so, dass den besten Take, den ich dazu gehört habe, jetzt die ganze Woche über. Ja, es Also war auf Genozid Englisch hatte ich jetzt auch und. noch nicht gehört, ehrlich gesagt. Ne? Also, aber dass das eben so eine nationalistische Ecke da hätte, dass sie sich dann, dass dann teilweise eben die Russen angegriffen würden, das habe ich so gehört, ja. Kann man, Ja, ja, sie Putin ist aber ein behauptet Genozid, das ist das dann ja. natürlich nicht, ne? Putin behauptet, da wäre ein Genozid. Und diese Geschichte hier fand ich auch ziemlich krass, dass hier von der französischen Presseagentur, die schreiben hier Breaking, Putin hat telefoniert mit Scholz, also unserem Bundeskanzler, und hat abgestritten, dass Russland ukrainische Städte bombardiert und hat gesagt, das sind Propagandalügen. Ja, und ich meine, das sagt der Konstantin halt in dem Video auch, Putin ist halt ein Ex-Geheimdienstler und in Russland und so weiß halt jeder, was genau, was das bedeutet. Das Ja, bedeutet sie halt, der wollte, ich Typ, müsste darüber nicht reden, ne, oder? das bedeutet halt, der Typ erzählt nur Scheiße, um seine Sachen da durchzusetzen und ja, und alles andere schmeißt er vor den Zug, wenn es ihm irgendwie nützt. Also. Ich sehe gerade ein interessantes Detail auf Twitter. TikTok hat wohl mit sofortiger Wirkung die Uploads aus Russland gesperrt. China jetzt auch, ja. Das finde ich interessant. Ich glaube, China hat auch keinen Bock drauf, weil China weiß genau, dass das halt die Profite drückt. Hauptsache, unsere Ölfirmen machen nicht solche Zicken. China mit der ganzen Sache zu tun hat, da werde ich, glaube ich, nächste Woche ein bisschen drüber sprechen, weil das ist alles sehr in den Hintergrund geraten. Da gibt es sehr, sehr eine geringe Quellenlage zu. Aber tatsächlich ist es so, dass China Russland wohl besonders im Vorfeld dieser ganzen Eskalation in der Ukraine logistisch sehr stark versorgt hat. Und das auch, es gibt eine Theorie, die schmeiße ich jetzt einfach mal in den Raum. Es gibt ja die russischen riesigen Gasfelder, die mit Pipelines miteinander verbunden sind. Es gab in den letzten Jahrzehnten immer eine Diskrepanz zwischen den östlichen Ölfeldern und den westlichen Ölfeldern. Und die sibirischen Ölfelder waren per Pipeline an die westlichen Ölfelder angeschlossen und die mit Pipeline an Europa und die östlichen Ölfelder und Gasfelder gingen halt nach Asien. Allerdings ist das Pipeline-Netzwerk in den letzten Jahrzehnten so aufgebaut worden, dass jetzt quasi das Gas ganz durch Russland gefördert werden kann und befördert werden kann. Und deswegen rein theoretisch jetzt die Situation ist, dass Russland auch das ganze Gas und Öl, was es an den Westen verkauft, an den Osten verkaufen könnte, was vorher lieferungstechnisch nicht möglich gewesen wäre. Und dass das auch ein Grund ist, warum überhaupt dieses Risiko eingegangen wird, die Absatzmärkte in Europa zu verprellen. Aber das ist eine reine Verschwörungstheorie zum derzeitigen Zeitpunkt. Aber ich finde es einen interessanten Gedankenanstoß, was die Rolle Chinas betrifft. Ja, ein bisschen Rolle rückwärts vom Thema her. Hier hat ein Artikel, ein Reporter von der Herald Tribune die CPAC-Konferenz in Orlando besucht in Amerika. Und zwar ist das das Treffen der Republikaner wohl, der Konservativen eben. Ja, aber kleine Korrektur. Ich glaube, der ist kein Reporter, sondern der ist selber einer von den Leuten, die da genau, er gibt irgendwas zu, dass er nicht. Das ist ja hier auch ein Opinion-Ding, ne? Aber er gibt zu, dass er nicht ganz unvorbelastet ist von der Richtung her. Aber er hat eben vor allem am Anfang auch so eine Beschreibung, die mich doch sehr an unsere Leute auch erinnert hat, dass eben Zuschreibungen gemacht werden ohne Ende und nichts irgendwie richtig berichtet wird. Hier schreibt er am Anfang White Nationalists, Straight CPAC, also dass die weißen Nationalisten diese Veranstaltung da übernommen hätten oder übernommen hätten. Das war eben die Headline bei dem Rolling Stone. Und das ist ja sowas eben, ne, wo stimmt das überhaupt? Ne? Das hat er sich so vorgenommen, mal sozusagen rauszufinden. Und hat dann dabei eben rausgefunden, dass die Republikaner in den USA mittlerweile irgendwelche Schwarzen aufstellen und da irgendwelche Latinos mitmachen und so weiter. Klar, das sind dann immer nur die Tokens, wie das heißt. Aber das ist eben verbreiteter und dass es eben auch keinen mehr gibt, der irgendwelche Gesetze gegen Schwule fordern würde oder sonst irgendwas. Also dass das eben alles auf einem ganz anderen Niveau angekommen ist. Kann man vielleicht irgendwie aus einer extremen Sicht irgendwie kritisieren und sagen, ist alles viel zu links oder so geworden. Aber Fakt ist, dass sie eben auch nicht so zurückgeblieben sind und so weiter und so rechts und sowas, wie ihnen immer mal nachgesagt wird. Ne? Das ist dann auch hier in dem Artikel berichtet er darüber, dass eben diese Vorwürfe bis hingehen, alles Trump-Niveau und so weiter. Also ohne irgendwie auch vernünftig zu argumentieren, wird da irgendwie niedergemacht und die Amis machen das vielleicht vor, weiß ich nicht genau, unsere machen es auf jeden Fall auch. Aber es ist eben auch alles schlecht belegt. Ne? Und er ist eben hingefahren und hat versucht, diese Belege zu finden und hat das Gegenteil gefunden, sozusagen. Deswegen war ich den Artikel mitbringenswert. Ja, naja, hingefahren, um die zu finden. Also ich habe so verstanden, dass der da einer von den Leuten ist, die da sowieso hingehen oder so. Und das ist halt seine Darstellung von ja, das ist schon verteidigt, das ist schon richtig. Ja, aber das ist richtig. Aber was auf jeden Fall interessant war, er pocht halt darauf, dass das total divers dazu geht und jetzt auch nicht unbedingt linkslastig. Das ist ja auch eigentlich nicht links. Das wird ja immer gerne so hingedreht, dass irgendwie schwul sein bedeutet, dass man jetzt unbedingt links sein muss oder so. Wobei das ja eigentlich schon ewig so ist, dass, also gerade in diesem amerikanischen Kontext, da fallen mir jetzt eigentlich nur Leute ein, die eher aus dem konservativen Milieu sind. Früher war das ja auch so, dass die Homosexuellen, die Schwulen ja vor allen Dingen gesagt haben, ne, der Staat soll sich raushalten aus diesen ganzen Sachen. Mhm. Ne, der soll sich, das ist Privatsache. Ne, der soll keine Gesetze machen, die irgendwie die sexuelle Ausrichtung da irgendwie regeln. Ne, auf die eine oder andere Art, weil sie halt wussten, was das für Blüten tritt, wenn der Staat sich halt als moralische Instanz da irgendwie ausschwingt und dann da irgendwie versucht, irgendwelche moralischen Vorstellungen von den Leuten in Gesetze zu gießen. Und das ist ja heutzutage das Einzige, was wir machen. Ne? Also man hat fast das Gefühl, dass der Staat für überhaupt nichts anderes mehr gut ist, als irgendwelche moralischen Vorstellungen von den Leuten in Gesetze zu gießen. Ne? Ja, wenn man da das Gegenteil will, sozusagen, irgendwie White Nationalists oder so. Früher, ne? Früher haben sie das halt verstanden. Ist natürlich rechtsextrem, aber das ist ja nicht konservativ. Dass ne? viele Leute das halt immer noch verstanden haben und die Sachen, die er halt eben auflistet, er sagt dann auch so Sachen, es gibt da halt irgendwie eine Verbindung von irgendwelchen Christen und daneben gibt es halt irgendwie eine Verbindung von irgendwelchen Atheisten, ne, die alle in dieser republikanischen Partei da irgendwie eine Lobby haben. Und da irgendwie mitarbeiten. Und das klingt auf jeden Fall nicht so nach, weil dieses White Nationalist soll ja so viel bedeuten wie, ne, wir sind ja alle gleich und wir wollen alle in diese Richtung weißer Nationalismus und hier irgendwas mit Weißsein irgendwie zu machen. Und ja, also dass das auf jeden Fall Quatsch ist. Ne, und das wird ja über so viele Sachen behauptet. Schon, das behaupten sie auch über die GEMA-Geldgeschichte und dieses ganze Zeug. Genau, es ist zwar schon eine Gegenposition zu der Linken, aber die ist ja nicht, die muss ja nicht so rechtsextrem sein, wie sie dann dargestellt wird. Ne? Ja. Und das fand ich auch so die Parallele ganz genau. Ja, genau, und davon leben die ja teilweise. Und so weiter, ne? Also, und Davon leben sie ja mit ihrem sogenannten Antifaschismus. Das ist ja das einzige Argument, Ja. was sie ja im Endeffekt haben, dass sie dann irgendwie sagen so, ja, aber die einzige moralische verwerfliche Position ist Rechtsextremismus und wir sind deswegen die Allerbesten, weil wir das Gegenteil davon sind, Ja, weil was wir am ja auch weitesten nicht weg davon stimmt. seid, aber das ist ja nicht so, jetzt, nicht so Ja, eben, ist richtig. es auch definitiv Also, nicht. ja, Und und ja, vor allen ja. Dingen ist die Beschreibung einfach falsch, ne, völlig übertrieben halt. Ne. Also, das ist ja Ja, und das das ist ein eigentlich auch das Vorurteil. Ne? Gemeine, Da dass man so mit werden Lügen arbeitet. Ne. Vorurteile halt bedient Ja, richtig. von Wofür diesen lohnt sich das Sachen. Und das Ganze? sind halt die richtigen Sachen. Das habe ich vor ein paar Wochen auch schon mal bei Twitter rausgetwittert, dass ich das eigentlich so, das ist so der größte Doppeldenk, den wir im Moment haben. Überall heißt es, Vorurteile darf man nicht haben. Ne? Aber auf der anderen Seite gibt es halt tausend Vorurteile, die man unbedingt haben muss. Ansonsten ist man ein schlechter Mensch. So, ne? Ja, nicht weiter reinschauen oder so, alles bitte so übernehmen, wie wir uns das überlegt haben hier, was das Urteil irgendwie sein soll über die ganze Da hat Sache. überhaupt keiner drüber zu reden. Britta Hasselmann. Ja. O-Ton. Ja, dieses hier fand ich ganz lustig. Das hatte hier der Andy No die Woche über rausgetwittert, der hat ja diesen ganzen Krawallmacher da in Portland auf dem Blick und hier hat jemand 500 Dollar Cash Reward ausgeschrieben, weil einem der Comrades, also der, wie sagt man, Genossen, das MacBook Air geklaut wurde. Und ja, das ist einfach wieder so dieses schöne Ding von wegen Apple-Produkte aus China und die Kommunisten, wo die keinen Besitz haben wollen, bestohlen. Ja, das hat mich auch so ein bisschen erinnert an diese Story aus Die Raff hat euch lieb, habe ich das andere Buch auch noch empfohlen, was ihr unbedingt lesen müsst, von der Bettina Röhe, weil die schildert da drin halt auch, wie sie von ihrer Mutter, also von der Ulrike Meinhof und den ganzen Leuten einmal eingebläut gekriegt hat, dass ja Besitz ganz was Schlimmes ist. Und dann hat sie da im Kinderladen irgendwie die eine Mutter beklaut, der irgendwie das Portemonnaie entwendet und das war, fanden dann die Erwachsenen doch alle ganz furchtbar. Und mussten ihr dann erklären, warum das so ganz falsch ist, den Genossen zu bestehlen. Also im Endeffekt genau so ein Ding. Ja, ich habe mir gerade mal die Preise angeguckt von gebrauchten MacBook Airs, ne? So 400 € bis 1.000 €. Gucken, wie weit er mit seinen $500 da kommt. Simply the best hier. Ja, genau. Dina Turner, the best oder the lost. Tina Turner, falls sie noch jemand kennt. Wie alt ist sie? 80? Hat einen Rechtsstreit in Deutschland verloren vor dem Bundesgerichtshof. So weit ist sie gegangen. Mit dem Veranstalter der Tribute-Show. Um eine Doppelgängerin, genau. Sie wollte, dass sie aufhört damit wohl. In dem Fall überwiegt die Kunstfreiheit, sagt das deutsche Gericht aber. Ja, die wollte nicht, dass diese Show aufhört, sondern die wollte. Ich habe das Plakat, das hängt hier in der Stadt. Ich habe es gesehen, ich musste auch zweimal hingucken. Also diese Frau scheint nicht nur so zu singen, sondern sie sieht ihr halt auch noch ähnlich und ist natürlich auch Zu dementsprechend. ähnlich, Ah, vor allem. da ist das Foto. Zu ähnlich. Gut, das war schon länger her. Oder? Also, dass sie immer so ähnlich, die Töne natürlich Auf immer so dem ähnlich Foto aus. sieht sie eher ähnlich. Das Ja, wollte. auf dem Foto, natürlich. Nur auf diesem. Es geht So. eigentlich auch nur um das Plakat. Also, es geht nicht darum, ob die Da das sieht man ja gar dürfen. nichts von der Person vernünftig. Ja, gut, aber es ist schon sehr ähnlich. Also, wenn man Tina Turner Ja, von früher kennt, und die ist es haben ja schon auch ähnlich. draufgeschrieben, halt eben irgendwie so einen Titel von einem Lied von der, ne, auf das Plakat jetzt, Simply also. the best. Ja, und Ja. also ich würde da so als Laie jetzt schon sagen, dass man damit halt eben den Eindruck erwecken möchte, dass man Aber da gut, da sicher stehen möchte. Ein aber, bisschen, guck mal. so ein Parodist oder so möchte der Original rüberkommen. Klar, Da das ist. steht aber doch daneben auch Starring Dorothea Fletcher as Tina Turner. Also das steht da auch noch mal groß drauf. Ich hatte mal Aber das ja. Urheberrechtsgesetz mal durchgelesen und steht dann für verschiedene Stellen drin, dass für Musik irgendwie Sonderrechte gelten. Also Musikparodie ist im Prinzip erlaubt, so ist sicher verstanden. Ja, aber es ist doch keine Parodie, wenn man das genauso Ja, aber wieder ich präsentiert. meine, Ja. das Ding ist, solange du entsprechend der Vorschriften das Geld abführst dafür, dass du halt diese Titel aufführst an die Komponisten, an die Texter, das Übliche, GEMA. kannst du das machen. Kannst du, ich meine, es gibt unheimlich viele Tribute-Bands. Ja? Für jede größere Band gibt es eine Tribute-Band. Sonst wäre das ja alles nicht möglich. hier geht es wirklich allein um dieses Plakatmotiv bei der Klage, weil die Tina gesagt hat, die glauben, dass ich das bin. Ja. Aber das ist halt auch, ich halte es nicht für zu ähnlich oder so. Ich meine, sonst müsstest du fast sagen, du darfst da keine schwarze Frau draufdrucken oder irgend sowas, weil alles könnte dann irgendwie zu ähnlich sein. Ich weiß nicht, das soll sich mir auch verarscht fühlen. Sieht also, halt gleich aus nach Tina Turner, ja. Ja. Ja, wenn du eine Karte kaufst oder so und glaubst, du siehst dann Tina Turner, dann ist das aber auch schon ein bisschen doof, oder? Naja. Ja, die soll ja wohl auch ganz gut sein. Also ja gut, aber dann informiert sich doch auch, wo die geht und sieht das mal an, dann kriegt man die Karte nach Hause geschickt und guckt an, das macht man eben in der App heutzutage, nichts gesagt. Also wie du schon sagst, dass die ziemlich alt ist, dann sieht sie auf jeden Fall nicht so alt. Ja, die ist wirklich schon, die ist doch 100 oder was? 100 nee, und 100 mal liftet. Naja, aber um die 80 dürfte sie inzwischen sein. Das bestimmt, ich glaube schon auch. Die hat ja auch schon vor einigen Jahren ihren Abschied von der Bühne genommen. Und ja, wer glaubt halt, dass Tina Turner zu ihm nach Wanne-Eickel kommt und die Eintrittskarte nur 24 Euro kostet, dem ist ja, die Mama und schon sagt, da eigentlich nicht zu helfen. Ja, obwohl Bob Dylan kommt auch nach Hannover. Von daher. Ja, hey, wer will den denn noch hören? Im Himmel, das ist Hassrede, Bob Dylan. Ach komm, Bob Dylan. Ich meine, er hat tolle Songs geschrieben und alles, aber dass der schon seit 15 Jahren oder so live nicht mehr zu ertragen ist, wissen doch auch alle. Deswegen ja, ist dann ist aber andere noch so. Wie wird das noch mit Tom Petty oder so? Tannhäuser Gate sagt, Turner ist scheinbar 82 im Chat. Da siehst du mal. Okay. Was soll mit Tom Petty sein? Was hat der da drin verloren? Tom Petty ist tot. Das ist auch so langweilig. Was? Ja. Können wir den Mammon rauswerfen? Ich finde, die Kommentatoren, die immer sagen, dass der Mammon nichts beiträgt, die haben vollkommen recht. Boring Bob Petty. Tom Petty ist ein Riese. Rich is called Boring Boring Petty. Ich werde ja, Dortmund mit einem nuklearen Erstschlag ausradieren. Ohne Double Bass läuft nicht viel. Alter, ey, wer Tom Petty nicht gut findet, der kann nicht mein Freund sein. Tut mir leid. Nee. Nee, ganz so schlimm ist es nicht, aber ich mag den sehr gern. Ich finde, jetzt haben wir auch einen generationalen Unterschied, musiktechnisch gesehen. Ich glaube, gerade wir beide haben keinen generationalen Unterschied, aber gut. Ja gut, ich meine, ach nee, das oute ich jetzt lieber nicht. Keine Burger. Das ist Bob Dylan, der amerikanische Niedecken. Kingsburn hat recht, der kennt sich aus. Der amerikanische Niedecken. Verdammt lang hier, verdammt lang. Ja, sei es so, der ne? Gute Musik gemacht hat. Ja, stimmt schon. Und das ist bei Niedecken ist es ja nicht anders als bei Patty. Ja, siehst du, so weit hast du als bei Dylan. Patty, ja. Nee, als bei Dylan, weil Dylan ist ja auch seit Jahren langweilig und genauso ist es mit Niedecken auch. Ich definiere seit Jahren, also in den frühen Nullerjahren hat er doch gute Musik gemacht. Ich finde ja auch den Eric Clapton langweilig, aber der will ja glaube ich auch langweilig sein, ne? Slow Hand oder was? Kann es sein, dass du überhaupt keine Ahnung von Musik hast, Mammon? Jetzt mal nur so eine private. Wir sind doch schon offline, oder? Ja, Ahnung habe ich nicht davon. Nee. Ich habe nur ein Gefühl dafür. Das wollte ich ja noch sagen. Also, gerade Clapton ist so vielfältig, ob du jetzt irgendwie alte Sachen oder Blues Power oder Cream oder. Ach, ja, da war bestimmt ein gutes Stück auch dabei. Das glaube ich ja auch. Ne? Das ist ja nicht. Ich glaube, ein oder zwei kenne ich auch, die ganz gut waren. Habe ich mit den Stones aber auch, die haben 5 gute Lieder mit Burr, der Rest ist irgendwie Müll, finde ich. Das würde ich so nicht unterschreiben wollen. Aber bei den gut. Beatles sehe ich das zum Beispiel ganz anders. Das war eine ziemlich gute Band, von vorne bis hinten eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich find das sehr lustig. Ich sage jetzt einfach mal aus meiner Perspektive, sehr viele von den Sängernamen, die ihr gerade genannt habt, sind mir bekannt, aber nicht geläufig. Weil was ich ist dir denn geläufig? Du, der hört doch nur Kollege, Haftbefehl und was da alles so läuft. Die jungen Leute heute. Dann lass mal selber antworten, sag mal. Ich kenne mich eher so mit DJs und sowas aus. Deswegen also, okay. Ist auch andere Musik einfach. Ja. Feierei und gute Laune. Sowas. Da gibt es aber auch gute Leute, so ist ja nicht. Ne? Meine Lieblingsband ist Hirschquelle und die Waldaffen. Ja, die höre ich gerne. Was gibt's? Wenn ihr mal wirklich, also was mir wirklich viel Spaß gemacht hat in den letzten Tagen, ist das neue Album von Metronomy, das da heißt Small World. Wenn jemand gute Popmusik mag, ja, dann kann er da mal reinhören. It's a small world after all. Genau. Ja, wenn man schlechte Laune hat, tut Musik auf jeden Fall manchmal gut. Dann soll man sich dann vielleicht keine Balladen reinziehen. Oder sonst. Alligator kenne ich nicht. Die lustige Weise hilft über traurige Tage oder so, mein Motto. Für heute. Ja, da kann man sich ja immer noch die Polka-Medleys von Weird Al Yankovic reinziehen. Die, Polka die ist verbreiten das gute Laune. Polka ist so das ähnlich, Ska, ne? Ja. Ist so ähnlich wie Ska, ist Ska für alte Leute. Ja. Amon Amarth ist für mich Techno. Das würde ich mit dem Rainer diskutieren an deiner Stelle. Weiß das Kaninchen. Rainer? Wo zieht er denn der Rainer ist ein großer Metal-Experte. Und das haben wir jetzt gar nicht besprochen, dass diese Woche ja auch die Schanze gefallen ist. Hm. Wichtige raus, Dinge, ne? In der ganzen Welt. Ja. Das ist wieder untergegangen. Aber ich muss auch sagen, also die Entwicklung danach, dass jetzt die Leute ihm irgendwie nachfahren und ihn überall aufspüren. Und, ja, der ist ja von Altschauerberg nach Frankfurt gefahren, ist da im Hotel eingecheckt und 2 Stunden später gab es die ersten Fotos vom Auto vor dem Hotel und die ersten Leute, die vor dem Hotel standen. Und Eddie auch gar eine Wohnung zu suchen. Der kann sich keine Wohnung suchen, weil den niemand nimmt, Mammon. Das ist einfach der Ärger, der da ins Haus steht, das wird kein Vermieter eingehen. Meiner Meinung nach sollte der irgendwo erstmal in einer betreuten Wohngruppe landen und da ein bisschen auf die... Ja, nee, ja, das meine ich jetzt nicht lustig, sondern das wäre halt eine Möglichkeit, ihn wieder ans Leben zu gewöhnen. Und wenn er sich da ein bisschen zurückhält mit der Öffentlichkeit, würde er vielleicht auch schaffen, dass das mal ein bisschen... Ja, das meine ich schon so ein bisschen. Er kann dann doch gar nicht, beziehungsweise er kann sich dann wahrscheinlich noch nicht mal irgendwie eine Wohnung angucken, irgendwie in Ruhe und dann da hinziehen und keiner weiß davon oder so. Das dauert 2 Stunden, dann ist das irgendwie rum im Viertel oder so. Ich wüsste nicht. Da hätte ich auch keinen Bock mehr, eine Wohnung zu suchen oder so. Da müsste man erstmal was klären. Die Angela Merkel hat ja nicht im Bundeskanzleramt gewohnt, sondern war in ihrer eigenen Wohnung. Macht der Scholz das auch, dann könnte der ja ins Bundeskanzleramt einziehen. Das wäre nur passend. Ich meine, der hätte auch einen Polizeischutz, dicke Wände. Ja, ich hatte auch schon gerade die Idee, dass also die Ayaan Hirsi Ali, als diese Fatwa da damals gegen sie ausgerufen wurde, die hat er dann in Niederlanden, da irgendwo in der israelischen Botschaft untergekommen, weil die irgendwie am besten abgesichert war. Das kann der Rainer ja auch machen. Ja, oder ich würde vielleicht an seiner Stelle auch mal die ecuadorianische Botschaft in London fragen. Die haben da noch einen Raum. Ja, vielleicht. Ja, und jetzt ganz unironisch, es kann ja tatsächlich wirklich sein, dass aufgrund der ganzen Sachen, die wir jetzt unironisch gerade gesagt haben, dass er sich wirklich ins Ausland absetzen muss, weil er nur da seine Ruhe haben wird. Ja, am besten wahrscheinlich irgendwie Neuseeland irgendwo. Hinter irgendwelchen Ecken. Im Wald. Neuseeland ist nicht bereit für den Drachenlord. Oder so wie Yuri Vesmenov das gesagt hat, in Antarktika with Penguins. Oder auf der Rückseite des Mondes. Das ist ja auch nicht schlecht. Ja, ich würde ihm gönnen, dass er mal zur Ruhe kommt, aber ja, ich denke, er wird es auch wieder versemmeln in irgendeiner Form, wenn ihm jemand da eine Chance gibt. Deswegen. Ja. Geht in den Wald. Genau. Das ist wirklich, das, was ihr feiert, zerschmettert, was ihr schadet. Lasst euch nicht gendern, lest Knicklicht und Miete pro Kopf, geht auf thatsafespace.net, hört euch das Metronomy-Album an, denkt dran, dass wir euch in einer sehr merkwürdigen Zeit eures Lebens kennengelernt haben. Resident Alien ist weiterhin eine sehr lustige Serie. Und wie hieß das, was du immer guckst, Mammon? Ökozid. Ach nee, Grizzly. Ja, Grizzly und die Lemminge. Grizzly und die Lemminge. Aber es gab hier so eine Serie, glaube ich, von ARD, Ökozid. Die ist auch schon 2 Jahre alt, wollte ich mir mal angucken. Ökozid. Oh, okay. Ökofemizid. Ich erhöhe um einen Ökofemizid. Ja, Ökozid ist das neue Wort, das kommt auch jetzt alles. Ökofemizid plus. Nächstes auf ihrer Titelseite. Ja, genau. Ja, und wo kann ich das Resident Evil in Deutschland gucken? Gibt es das irgendwo? Ich habe das schon mal nachgesucht, aber wir haben nichts gefunden. Bei Amazon das ist das eigentlich. Echt? Okay, müssen wir mal nachgucken. Ja, ich hatte das zu jemandem empfohlen, der meinte, das läuft bei Amazon. Jetzt ja, gerade Werbeblock hier jetzt noch. Ich habe letzte Woche. Welchem Anbieter das läuft, ja? Aber gerade weil Sachen sind. Ich habe letzte Woche mal Blackadder, die vierte Staffel, gesehen. Habt ihr davon schon mal gehört? Ja, klar. Ja, ich hatte da schon viel von gehört, aber ich habe es mir noch nie angeguckt, weil ich kannte das irgendwie halt, die erste Staffel davon, die hatte ich irgendwann in den 90er Jahren oder so, lief die irgendwie mal. Und ich habe immer nur von Leuten gehört, ja, Blackadder, bla bla, ja, das war so gut und so. Ich dachte mir, echt, diese Serie mit Rowan Atkinson da irgendwie, wo er so ein Ritter ist und so, das ist nämlich in der ersten Staffel. Aber in der vierten Staffel... Ja, das geht ja durch die Jahrhunderte. Genau, es geht durch die Jahrhunderte. Und in der vierten Staffel landen sie dann nämlich im Ersten Weltkrieg. Ja, das ist also sehr schwarzer Humor da auf jeden Fall in dieser vierten Staffel. Und das ganze Ding endet halt damit, das ist ja so das... wovon die Leute immer reden, die letzte Folge davon, die Goodbye heißt, endet dann damit, dass sie dann halt da aus den Stellungen dann zum Angriff loslaufen. Und ja, es ist eine Comedy-Serie halt mit Rowan Atkinson und Stephen Fry und wie heißen die anderen alle hier? Dr. House ist auch mit dabei. Ist so schlecht, der Schauspieler davon. Und es ist schon ziemlich beeindruckend auf jeden Fall. Dieser schwarze Humor da, dem also Resident Alien auf Amazon Prime kann ich dementieren. Dann bin ich Fake News aufgelassen. Man kann da die DVD kaufen, aber nicht die Serie sehen. Ja, das waren die Weltraumaffen. Gibt es das Neues mit dem Bleibtreu, ne? Auch auf so Alter, Bleibtreu, oh Gott. Da kann ich ja gleich Tatort gucken. Das ist ein Zuschauermagnet. Resident Weltraumaffen. Bis nächstes Mal.